Wenn wir von Arbeit sprechen, dann denken wir meist zuerst an die Tätigkeiten, mit denen wir Geld verdienen. Aber im Sprachgebrauch gibt es auch andere Arbeit. Wir sprechen von Hausarbeit oder Gartenarbeit, aber selten von Pflegearbeit, wenn wir zum Beispiel über die Betreuung unserer Kinder sprechen wollen oder darüber, uns um unsere pflegebedürftigen Eltern zu kümmern. Dabei kommt alles auf unserer To-Do-Liste zusammen. Empfinden wir alles als nötig und versuchen, dies alles in unseren kurzen Tagen unterzubringen. Manchmal nehmen wir auch die Nacht hinzu, aber auf die Dauer ist das keine gute Idee. In der Rush-Hour des Lebens kommt alles zusammen. Da merken wir, dass alles auf demselben Zettel steht. Die Arbeit für einen Arbeitgeber genauso wie die im Haushalt. Die Fürsorge für Kinder genauso wie die für die Eltern und auch für uns selbst. Das wird deutlich bei Paaren, bei denen diese Aufgaben gleichzeitig anstehen, die sich verständigen müssen, wer was tun kann. Holst du die Kinder ab? Ich habe die Waschmaschine angestellt. Ich schaffe den Abgabetermin für mein Projekt nicht. Zum Sport bin ich schon lange nicht mehr gegangen. Entsprechend geht es auch um Paare und ihre Arbeitsteilung in der langen Nacht über die unsichtbare Arbeit von Almut Schnering und Sascha Werlau. Wie kam es dazu, dass die unsichtbare Arbeit unsichtbar wurde oder blieb? Wie könnte es aussehen, wenn wir sie aus der Unsichtbarkeit befreien und ernst nehmen? Was können wir tun? Einfach ist es nicht, so viel ist sicher, aber es muss sein. Denn es ist, so der Titel dieser langen Nacht, eine Frage von Fürsorge und Menschenwürde. Seien Sie gespannt und abonnieren Sie die lange Nacht als Podcast in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl, ich bin der Redakteur der langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandradio.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die richtige Ernährung. Kaum eine Frage ist so persönlich und so heikel wie die, was wir essen und in welchen Mengen. Gibt es ein richtig oder falsch? Seien Sie gespannt. Bis nächste Woche. Die Fenster, Böden und Tische sind sauber, Türen und Klinken, Stühle und Armlehnen auch. Am Empfang gab es freundliche Worte. Vielen Dank, alles bestens. Und in der Luft der verführerische Geruch eines frisch zubereiteten Heißgetränks. Danke. Oh ja, gerne. Vielleicht sollte man präziser formulieren, Fenster, Türen und Böden, Tische, Stühle und Regale, die wurden geputzt. Weißt du eigentlich, wie das Reinigungspersonal, wie die Menschen heißen, die immer erst dann kommen, wenn wir schon wieder weg sind? Oder putzen die eher früh morgens, noch bevor unser Arbeitstag beginnt? Jedenfalls wurden die Mülleimer geleert. Die Toiletten werden geputzt. In der Kantine wird für uns gekocht, serviert, abgeräumt und gespült. Die Essensreste werden entsorgt. Und da wir nicht im Schlaraffenland leben, wo Milch und Honig fließen, auch die dampfende Tasse in deiner Hand ist nicht vom Himmel gefallen. Ja, die passiven Formulierungen verschleiern es nur. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer all diese Tätigkeiten erledigt, die meinen Alltag so viel angenehmer machen und gleichzeitig die Voraussetzung dafür sind, dass ich mich auf meine Aufgabe hier, auf meinen Job konzentrieren kann und darf. Nach dem Aufstehen habe ich mich um meine Familie gekümmert. Ich war heute relativ früh im Büro und habe E-Mails von Mandanten beantwortet. Wie geht's dir? Wie hast du geschlafen? Da war ich sehr froh, dass meine Frau da war und sich kurz um mich gekümmert hat. Hab die hoffentlich gut in den Tag gebracht, habe mich darum gekümmert, dass sie was zu essen haben und dass sie dann auch gut in Schule und Kita kommen. Es ist ja nicht immer nur eine juristische Antwort, die die Betroffenen, die ich begleite, brauchen, sondern das ist auch immer eine emotionale Arbeit auch. Wer kümmert sich eigentlich gerade um all die Kinder und Jugendlichen, um pflegebedürftige Angehörige, Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen, um unsere Familienmitglieder, die gerade Unterstützung brauchen? Wer kümmert sich darum, dass es uns gut geht? Und wir selbst sauber und gepflegt, ausgeruht und leistungsfähig, gesund, ausgeglichen, geduldig und höflich unseren jeweiligen beruflichen Tätigkeiten nachgehen. Sorry, kannst du mal übernehmen? Ich muss da schnell ran, ja? Ja? Wahrscheinlich wieder die Kinder oder der Opa oder die Schwiegermutter. Also, Gut. Ah, um unseren Hund habe ich mich gekümmert. Um die Katze habe ich mich auch gekümmert. Ich habe mich heute aber nur telefonisch um meine Kinder gekümmert, die halt so heute ein paar hundert Kilometer weg sind. Um meinen Mann habe ich mich gekümmert. Um mich auch. War heute Morgen sehr, sehr aufgeregt und habe lange an mir rumunduliert. Das zählt auch, oder? Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, die ihm den Rücken frei hält. Ist das so? Statistisch gilt das nämlich auch für die erfolgloseren Männer, eigentlich für die meisten Männer, dass ihnen Frauen den Rücken frei halten. Okay. In der Umkehrung heißt das dann, vor jeder beruflich nicht ganz so erfolgreichen Frau steht oft ein Mann, der seinen Teil der Care-Arbeit und Sorgeverantwortung nicht übernommen hat. Der sich darauf verlässt, dass sie sich schon kümmern wird. Und das muss nicht zwingend der eigene Ehemann sein. Das bin ganz offensichtlich gerade ich, weil das ist gar nicht mein Text. Ich übernehme nur bereitwillig, springe gerne ein. Ganz uneigennützig natürlich. Okay, die Gleichung ist eigentlich ganz einfach. Wer Sorgeverantwortung übernimmt, ob aus eigener positiver Entscheidung oder notgedrungen, wer also Care-Arbeit leistet, sich um andere Menschen kümmert, hat weniger frei verfügbare Zeit und Kraft für die eigene berufliche Karriere zum Beispiel. Für politisches Engagement und Netzwerkpflege, für Ausgleich, Erholung und Hobbys, Sport, für ausgefallene Ideen, Unternehmensgründungen und vieles andere mehr. Also weniger für sich selbst. Oder um es noch einmal auf die redensartliche Ebene zu heben, Zeit ist Geld und Geld bedeutet Macht. Macht, die Verhältnisse zum eigenen Nutzen zu gestalten. Hinter jedem Mann, ob erfolgreich oder nicht, was heißt das überhaupt? Steht nicht nur eine starke Frau, sondern eigentlich eine ganze Reihe von Frauen, angefangen bei der eigenen Mutter. Frauen, die sich die gesamte Kindheit hindurch gekümmert haben und immer noch kümmern werden. In der Familie, in Kita und Schule, in den Küchen, Nähstuben und Vorzimmern, die sich um soziale Kontakte kümmern und Zusammenhalt. Ah, gut, da bist du ja wieder. Ja, geht mir noch einen Moment, ja? Ja, klar, wie es für dich passt. Lass mich noch einen letzten Punkt ergänzen. Obwohl es nach wie vor und mehrheitlich Frauen sind, die sich ein Leben lang und ganz konkret kümmern, auf den unterschiedlichsten Ebenen anderen den Rücken frei halten, haben Männer dennoch das Gefühl, unabhängig zu sein, auf nichts und niemanden angewiesen. Interessante Selbsteinschätzung. Ich habe ja heute neu angefangen in meinem neuen Job als Kapellenwartin und bin sehr bekümmert worden. Ich habe auch ganz viel von mir selbst gegeben. Ich habe bis jetzt mit vielen Familien Kontakt und enge Kontakt. Und meinen Sohn habe ich getroffen, bevor er zur Schule gegangen ist. Der kam, wie meistens, noch nicht so richtig wach, ins Wohnzimmer getapert und legte sich erstmal aufs Sofa und hat sich, glaube ich, auch gefreut, dass er noch ein bisschen väterliche Zuwendung bekommen hat. Und ich vermute, ich werde noch bestimmt eine oder zwei Familien bis zu meiner Rente noch haben, ja. Ob privat, beruflich oder im Ehrenamt, es sind überwiegend Frauen, die Sorgeverantwortung übernehmen. Die sich kümmern, die bereit sind, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurückzustellen, damit andere sich entfalten können. Die Raum schaffen und Möglichkeiten, dass andere glänzen können. Wie kommt es eigentlich zu dieser Ungleichverteilung? Und welche gesellschaftlichen wie individuellen Folgen zieht dieses seit Jahrzehnten ungebrochene Missverhältnis nach sich? Es geht um die freie Entfaltung der Persönlichkeit, um die gar nicht so komplizierte Gleichung aus Zeit, Geld und Wirkmacht, von Unabhängigkeit, Verantwortung und Gemeinschaft. Es geht um Menschenwürde, diesseits und jenseits dieser weichen, sich stetig wandelnden Grenze zwischen Fürsorge und Versorgtwerden. Und es geht um die Fähigkeit, sich gut und wohlwollend um sich selbst kümmern zu können. In was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? In die unsere Kinder hineinwachsen, in die hinein wir sorgenfrei alt werden können. Das Thema dieser langen Nacht sind all die Kümmer-, Pflege- und Versorgungsaufgaben, ohne die es weder Leben noch Gesellschaft geben kann. Die Basis unseres Zusammenseins also, die notwendige Arbeit im Hintergrund, das bisschen Haushalt und Rücken frei halten, die Arbeit aus Liebe. Also ich könnte das ja nicht, Arbeit. All das, kannst du mal schnell, ach, wo ist denn, oder lass nur, ich mach das gleich. Die unsichtbare Arbeit. All die Arbeiten, die wir allzu oft erst dann bemerken, wenn sie nicht oder nicht ganz so gut erledigt wurden. Der Mülleimer überquillt, die Milch sauer, die Ablagen klebrig, der Kühlschrank leer, wenn die Essensreste ein Eigenleben beginnen und die Stimmung mal wieder am Tiefpunkt angelangt ist. Wer zieht sich dann zurück? Und wer übernimmt, was nun einmal getan werden muss? Und da geht es nicht nur um den Haushalt. Wer lernt, diese alltägliche Verantwortung zu übernehmen? Und wer übersieht sie? Wer wird von klein auf fürs eigene Nichtstun auch noch entschuldigt? Care-Arbeit ist kümmern, pflegen und versorgen, trösten, aufmuntern und zuhören, auch waschen, putzen und kochen. Aber eben auch der vorausschauende, fürsorgliche Blick, ob die Eltern Unterstützung im Alltag bräuchten, welche Entwicklungsschritte bei den Kindern anstehen. Also präziser, das Thema dieser langen Nacht ist Care-Arbeit. Und wie sie in ihrem wirtschaftlichen Wert, ihrer gesellschaftlichen Bedeutung und erfüllenden Wirkmächtigkeit unsichtbar gemacht wird. Bewusst und mutwillig oder unwissend, bisweilen naiv. Und wie sie geradezu regelhaft unsichtbar bleibt. Diese lange Nacht erzählt vom kindlichen Streben nach Unabhängigkeit und der späteren Erkenntnis, immer abhängig zu bleiben, mal mehr, mal weniger. Und von wechselnden Menschen. Sie erzählt von Verantwortung und Erfüllung, von Menschenwürde, von Gewinn und Verlust. Sie erzählt davon, wie wir von der ersten bis zur letzten Minute unseres Lebens angewiesen sind auf die Care-Arbeit anderer. Und davon, wie wir selber lernen, Sorgearbeit für andere zu leisten. Übrigens auch für uns selbst. Und dass wir das offensichtlich nicht alle in gleicher Weise lernen. Wir beginnen mit dem Themenbereich Geburt, Kindheit und Jugend. Wie werden wir empfangen? Wie finden wir hinein in diese Welt? Danach geht es um die Lebensphase rund um Berufstätigkeit, Familiengründung und die entscheidende Frage, wie teilen wir die Sorgeverantwortung untereinander auf, privat und beruflich? Später nehmen wir Abschied und blicken vom Ende her auf das Leben zurück, auf Familie und Gesellschaft. Es geht um den Tod und wie wir ihn uns mehrheitlich wünschen. Sterben in gewohnter Umgebung, begleitet von den Menschen, die uns nahestehen. Tatsächlich reicht Care-Arbeit über den Tod hinaus, wenn nicht nur die Grabstätte, sondern auch Erinnerungen und Andenken gepflegt werden. Und Sorgeverantwortung beginnt bereits vor der Geburt, mit Verhütung und Einvernehmlichkeit. Ernährung und Geborgenheit. Irgendwann dann mit der Wahl des Geburtsortes. Und schließlich mit der Auseinandersetzung darüber, wie sich die Familie organisieren möchte, die künftige Rollenverteilung. Das ist ja was Besonderes. Und deshalb lohnt es sich auch dafür einzutreten, dass diese bei Frauen einfach dieses Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wichtig es ist, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und dafür einzutreten und damit eben auch eine Wahl überhaupt zu treffen. Lisa von Reiche ist Hebamme mit eigener Praxis in Bonn. Sie ist im Vorstand von Hebammen für Deutschland, einem gemeinnützigen Verein, der sich für den Erhalt individueller Geburtshilfe einsetzt. Gemeinsam mit anderen Verbänden und Initiativen ist es gelungen, dass die UNESCO das Hebammenwesen als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt hat, 2016 in Deutschland und seit 2023 auch weltweit. Und deshalb ist Aufklärung in Form von Begleitung in der Schwangerschaft, Betreuung von schwangeren Vorsorgen und eben gerade auch Aufklärungsgespräche zum Thema Geburtsort, das müsste jeder Frau zur Verfügung stehen. Das wäre eigentlich eine präventive Arbeit einer Gesellschaft, um Frauen zu ermöglichen, so selbstbestimmt und damit eben auch so gestärkt wie möglich aus dieser Lebenserfahrung zu erwachsen. 6. Oktober. Ich bin schwanger. 7. Woche. Ich brauche eine Hebamme. Ich rufe viele Praxen an, muss Informationen geben, die ich eigentlich noch gar nicht teilen möchte. Mein Alter, mein Gesundheitszustand, wie viele Schwangerschaften ich bereits hatte, wie viele Kinder, was ich arbeite und so weiter. Vielleicht ist der Test ja doch negativ. Ich will mich noch nicht für irgendwas entscheiden. Ich bin gestresst und angestrengt. Mir tut der Kopf weh. Ich will mehr Zeit. Tagebuch von Marina. Wo ist denn der richtige Platz für mich? Ne? Ist es eine Klinik, was ja völlig in Ordnung ist, oder ist es eben eher nicht der klinische Rahmen, sondern ein außerklinischer Rahmen? Und da, denke ich, sind Hebammen gute Begleiterinnen für Frauen schon auf dem Weg dahin und natürlich dann in der Geburt und in der so wichtigen Zeit danach. Gebären ist immer auch Gebären in einer besonderen Gesellschaft. Und hier Gebären ist ganz was anderes, wie wenn ich in Äthiopien mein Kind bekomme. Ja, also wir sind schon vor unserer Geburt eigentlich der Umwelt ausgesetzt, also der Umwelterfahrung, insbesondere der Mutter. Andreas von Westphalen ist Journalist und Autor. In seinem Buch »Die Wiederentdeckung des Menschen – Warum Egoismus, Gier und Konkurrenz nicht unserer Natur entsprechen« zeigt er anhand vieler Beispiele und Studien auf, wie fragwürdig unser aktuelles Weltbild ist, dass wir nämlich in unserem Kern egoistisch und konkurrenzgetrieben seien. Wie wäre es, wenn wir Gesellschaft denken unter der Prämisse, dass wir eigentlich auf Kooperation bedacht, fürsorglich sind? Und wir wissen aus der Epigenetik, also vereinfacht ausgedrückt ist die Epigenetik, die Wissenschaft des Einflusses der Umwelt auf die Gene, weil nicht alle Gene, die wir haben, sind quasi aktiv, um es einfach zu formulieren, sondern können je nach Umwelt aus- und eingeschaltet werden. Also wir machen uns nicht selbst. Wir brauchen andere, die uns nicht nur machen, sondern dann eben auch sehr lange Teile unseres Lebens, wo wir mehr oder weniger nichts können. Der Mensch ist auch im Vergleich mit anderen Tieren tatsächlich auch extrem lange abhängig und unselbstständig. Franziska Schutzbach ist Soziologin, Geschlechterforscherin und Autorin des Buches »Die Erschöpfung der Frauen – Wieder die weibliche Verfügbarkeit«, in dem sie ein Gesellschaftssystem beschreibt, das von Frauen alles erwartet und nichts zurückgibt. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit den personellen wie inhaltlichen Überschneidungen von Antifeminismus und Rechtspopulismus. Also wenn uns niemand aufhält, rennen wir ja einfach auf die Straße bis vielleicht zum 5. Lebensjahr oder keine Ahnung bis wann und gefährden uns permanent selbst und können fast nichts alleine. Eines der großen Mysterien des Lebens ist, dass der Mensch als radikale Frühgeburt geboren wird. Der Mensch ist das einzige Wesen, das lange Zeit nicht überlebensfähig ist alleine. Alle anderen Tiere werden sehr schnell erwachsen, einfach um fliehen zu können. Und das ist beim Menschen nicht der Fall. Und das hört nicht auf. Das bleibt bis zum Lebensende so, auch wenn wir uns in einer Autonomie manchmal wähnen, die aber de facto eben nicht existiert. Wir sind immer davon abhängig, dass andere Menschen für uns Dinge erledigen oder tun, die wir selbst nicht können. Die wir selbst nicht können oder die wir selbst nicht wollen und dann nach Möglichkeit auslagern, indem wir andere dafür bezahlen, in der Regel andere Frauen. Und damit sind wir mittendrin in einem grundlegenden, ungelösten Widerspruch unseres aktuellen Wirtschaftssystems. Wenn ich meine Wohnung putzen lasse, wenn ich andere beauftrage, meine Kinder und pflegebedürftigen Angehörigen zu betreuen und zu versorgen, wenn ich Care-Arbeit also auslagere, dann wird das als wertschöpfende Arbeit angesehen. Wenn ich es selbst mache, nicht. Private Sorgearbeit wird deshalb nicht berücksichtigt bei der Berechnung des Bruttoinlandsproduktes, das gemeinhin als Maßstab für unseren gesellschaftlichen Wohlstand gilt. Es geht also nicht um die Tätigkeiten an sich, sondern um deren Organisation. Wer erledigt wann und unter welchen Umständen die jeweiligen Aufgaben? Sollte man private Care-Arbeit also bezahlen? Und wenn ja, wer? Die Betroffenen wohl nicht. Also der Staat? Oder all die Personen, die weniger Care-Verantwortung übernehmen, die von den aktuellen Strukturen profitieren? Wer sollte das wie bemessen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls führen die aktuelle Aufteilung und finanzielle Honorierung der privaten Sorgearbeit zu gesellschaftlicher Ungleichheit und viele Frauen auf dem direkten Weg in die Altersarmut. Erschwerend kommt hinzu, dass die professionelle Care-Arbeit im Vergleich zu anderen Branchen deutlich schlechter bezahlt wird. Und auch hiervon sind hauptsächlich Frauen betroffen. Trotzdem hat natürlich die Gesellschaftsstruktur und auch die Rolle der Frau einen großen Einfluss darauf, wie viel wird über Geburt überhaupt gesprochen. Und erst in dem Moment, wo ich darüber spreche und Informationen bekomme und in den Austausch gehe, kann sich ein Bedürfnis entwickeln. Und ich habe diese Arbeit auch von Anfang an als eine sozialpolitische Arbeit verstanden, die die Gesellschaft mitprägt. So wie wir mit Schwangeren und mit unseren Kindern umgehen, prägen wir die Gesellschaft mit. Monika Brühl ist Hebamme und hat 2001 das Bonner Geburtshaus mitgegründet. Davor hatte sie sich im Vorstand einer Initiative bereits europaweit für die Idee der Geburtshäuser eingesetzt. Mit Doula e.V. hat sie seit 1991 zudem einen gemeinnützigen Verein aufgebaut, der geburtserfahrene Frauen zu sogenannten Doulas ausbildet und für die ehrenamtliche Begleitung Schwangerer vermittelt. Spätestens in den Mitte der 50er, als die Geburt in der Klinik zur Regelleistung der Krankenkassen wurde, ist sozusagen die Macht, die ja auch immer was mit Geldverdienen zu tun hatte, in die Hand der Ärzte gegangen, in eine männlich bestimmte Medizin und auch Geburtshilfe, die nicht darauf geguckt hat, was Frauen für Kräfte in sich haben, um Kinder zu gebären, sondern die darauf geguckt hat, wie sie das organisieren und ja, betreuen, begleiten können, ohne Schaden entstehen zu lassen. Und daraus entstand ein großes Misstrauen. Ja. Weil natürlich der männliche, sagen wir mal der ärztliche Teil, ja gar nicht dieses tiefe Urvertrauen in das Gebären sozusagen hat. Ja? Und es eher darum ging, irgendwie zu gucken, wo läuft das Ding denn eigentlich schief, und die Frauen, die armen Frauen leiden ja so sehr und haben Schmerzen. Ne? Das war sozusagen die Eintrittspforte. Und wir als Ärzte haben die Möglichkeit, euch bei den Schmerzen zu helfen. Ja. Es ging nicht mehr um die Kraft der Frauen zu betreuen und zu begleiten, sondern es ging um Schadensminimierung und um, ja, ich würde schon auch sagen, das Beherrschen eines Prozesses von der Seite einer männlichen Kraft, die das gar nicht kann. 8. November, 11. Woche. Wir waren heute im Geburtshaus zum ersten Mal. Ich habe endlich die Hebamme kennengelernt, die mich begleiten wird in den kommenden Monaten. Und die Räume gesehen. Überall Frauen mit dicken Bäuchen. Und ich bin jetzt eine davon. Ich kann das irgendwie noch gar nicht fassen. War schön dort. Wir durften alle Räume sehen. War gut. Hab mich ernst genommen gefühlt. Waren eine gute Stunde dort. Fazit: glücklich. Aber wie unfassbar unfair ist das, dass das nicht normal ist. Dabei sollten alle diese Wertschätzung bekommen, wenn sie ein Kind erwarten. Tagebuch von Marina. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir so alle so isoliert und entfremdet leben. Seit die Geburt im Krankenhaus stattfindet, ist es isoliert, abgetrennt von dem normalen Leben, von der Lebenserfahrung aller. Und wird zu einer Besonderheit, vor der man sich meint, schützen zu müssen. Ich hatte ja Geburtserfahrung, ich hatte ja selber ein Kind im Krankenhaus bekommen und habe das als eine Entfremdung erlebt, in der damaligen, ich sage immer, Mode der Entbindungsart, nämlich Durchspritznarkose. Was zur Folge hatte, dass Frau die Arbeit getan hatte, die Belohnung aber nicht erlebte. Heißt, das Kind zu gebären, zu erleben, dieses Wunder zu erleben, das war weg, das war in der Bewusstlosigkeit verschwunden. Die sogenannte Durchtrittsnarkose mag der Vergangenheit angehören. Das Tabuthema Gewalt unter der Geburt ist damit allerdings noch längst nicht überwunden. Im Gegenteil. In den vergangenen Monaten häufen sich die Berichte wieder von Frauen, die im Kreißsaal psychische und physische Übergriffe erleiden mussten, weil in den Kliniken zu oft die zeitlichen und personellen Ressourcen fehlen für eine angemessene Begleitung und Betreuung. Viele Kliniken haben bereits ihre Kreißsäle geschlossen. Ein Rückgang um 40% seit 1991. Das hat massiven Einfluss auf die aktuelle Situation von freien wie angestellten Hebammen in den Kliniken. Zeit sparen, kümmern, reduzieren. Und so kam das 2003 eingeführte System der Fallpauschalen, das dazu geführt hat, dass normal verlaufende Geburten für die Krankenhäuser ein finanzielles Verlustgeschäft sind. Fazit? Es muss schneller gehen. Was für alle Beteiligten zu Stress führt und viel zu oft verbale, körperliche Übergriffe und Gewalt nach sich zieht. Naja, jedenfalls der Effekt war und ist bis heute Bindungsstörung. Heißt, als ich wach wurde, wurde ich über den Flur gefahren, irgendjemand klopfte mir auf die Wange und sagte, es ist ein Junge. Ich wusste nicht so richtig, ach so. Aber es war eben nicht geschafft. In meinem Bewusstsein war es nicht geschafft. Wie eine Geburt verläuft, die genauen Umstände und prägenden Erlebnisse, auch die Tage und Wochen danach haben einen bleibenden Einfluss auf das weitere Leben, nicht nur von Mutter, Kind und dem weiteren Umfeld, sondern auch für die Gesellschaft. Positiv oder negativ, da werden Weichen gestellt, die sich später nur mit ungleich größerem Aufwand wieder korrigieren lassen. Das heißt, ich habe in den ersten Tagen, so wie das damals auch war, das Kind wurde gebracht zum Stillen und wieder weggenommen, habe ich mich immer wieder gefragt, jedes Mal aufs Neue, wie erkenne ich dieses Kind? Wie weiß ich, dass das mein Kind ist? Und das hat mich jahrelang sogar hat mich das begleitet. Und wenn wir sehen, wie viele Paarbeziehungen heute unter Not und Druck geraten und auch viele Eltern sich trennen müssen, ja, dann wissen wir, dass die Geburt einen ganz, ganz wichtigen Anteil daran hat. Nicht immer, aber sehr, sehr häufig. Die Unterstützung von jungen Familien, die in dieser sensiblen Phase vor und nach der Geburt Zeit und Ruhe bräuchten, sich einzuleben in die neue Situation, ist alles andere als ideal und kann, wenn überhaupt, nur durch das ehrenamtliche Engagement des direkten Umfeldes geleistet werden. Es gibt Bereiche des Lebens, die lassen sich nicht effizient, schon gar nicht effizienter gestalten. Im Gegenteil. Äußerer Druck führt dazu, dass falsche Entscheidungen getroffen werden, Aufgaben nicht oder nur unzureichend erfüllt und insgesamt eine Situation geschaffen wird, die auch auf längere Sicht negative Folgen hat für alle Beteiligten, insbesondere für Kinder, denen wir doch alle wünschen, dass sie geborgen in diese Welt hineinfinden können. 12. Dezember, 15. Woche. Heute beim Zahnarzt gewesen wegen einer leichten Zahnfleischentzündung. Hab angeben müssen, dass ich schwanger bin. Der Zahnarzt redet über seine Tochter. Ich solle mir schnell schon einen Kita-Platz suchen. Ich werde so sensibel und behütet behandelt, wie ich es irgendwie noch nie erlebt habe. Der blöde Kita-Platz macht mir aber jetzt mehr Sorgen als mein Zahnfleisch. Tagebuch von Marina. Marcia, bist du fertig? Ja. War's schön? Ja. Ja, dann geh mal rein und unterschreibe bei der Judith, ja? Was war eigentlich vorhin? Ist alles klar? Was? Ach so, ja. Ja, bloß mein Vater. Der bekommt gerinnungshemmende Medikamente und der kleinste Kratzer blutet dann wie... Egal. Auf jeden Fall bekommt er dann immer Angst. Und weil in der Tagespflege heute nur neue waren, die das noch nicht erlebt haben, alles gut. Bereitschaftsdienst halt. Mathilda wurde mit dem Down-Syndrom geboren und seitdem sie 3 Monate alt ist, bekommt sie Förderung. Das fing an mit Physiotherapie und Heilpädagogik hat sich dann gewandelt. Dann kam noch Logopädie dazu. Mareike Fuis ist Mentorin und Mutter von zwei Kindern im Grundschulalter. Mathilda, 10 Jahre und Tarne, 7 Jahre alt. Also seitdem Mathilda 3 Monate alt ist, fahre ich mit ihr zu irgendwelchen Förderterminen in unterschiedlicher Frequenz. Am Anfang 3-mal pro Woche, dann später fand ein Termin bei der Tagesmutter statt, einer bei uns zu Hause wöchentlich. Im Kindergarten fanden dann 2 Termine im Kindergarten statt, einer außerhalb. Und jetzt, wo sie in der Schule ist, findet ein Termin in der Schule statt und 2 finden außerhalb statt. Die Teilzeitquote erwerbstätiger Mütter lag in den vergangenen 15 Jahren konstant bei 67%, 2/3. Bei den Vätern sind es nur 6%. Diese Zahlen machen deutlich, wie schwierig bis unmöglich es ist, Berufstätigkeit und Familie auf Dauer zu vereinbaren. Für beide Elternteile. Und wenn die Umstände schwieriger sind, dann erweist sich das Vereinbarkeitsversprechen von Politik und Unternehmen endgültig als Illusion. Und auch in der Organisation der Termine. Und das fängt bei so banalen Sachen an wie Rezept bei der Kinderärztin besorgen. Das geht weiter darüber hinaus, wie organisiere ich denn die Therapie in der Schule? Das heißt, eine Ergotherapiepraxis finden, die die Ergotherapie in der Schule macht. Und das ist nur ein kleiner Teil der Liste. Dazu kommen noch häufigere Arzttermine, also häufiger zum Ohrenarzt gehen, häufiger zum Augenarzt gehen, häufiger zum Orthopäden gehen, sich um Schuheinlagen kümmern, regelmäßige Check-ups bei der Kinderärztin. 2017 hat das Bundesfamilienministerium erstmalig Zahlen zum Gender Care Gap veröffentlicht. Wie viel Zeit also Frauen für Care-Arbeit aufbringen und im Vergleich dazu Männer. Und mit Care-Arbeit sind alle Aufgaben rund ums Pflegen, Kümmern und Versorgen gemeint. Also auch Haushalt, Gartenarbeit, Fahrzeuge, Versicherungen und Steuererklärungen. Dabei kam heraus, dass Frauen im Durchschnitt 4 Stunden und 13 Minuten mit Sorgearbeit verbringen, Männer dagegen nur 2 Stunden und 46 Minuten, also ein Verhältnis von 60-40. Schaut man genauer hin, zum Beispiel auf die Altersgruppe der Mitte-30-Jährigen, die Phase also, in der aufgrund eigener Kinder oder sonstiger Pflegeverantwortung besonders viel Care-Arbeit anfällt, dann sind es bei Frauen pro Tag 5 Stunden und 28 Minuten, bei Männern nur 2 Stunden und 31 Minuten, ein Verhältnis von 70-30. Oder, um es mit den Worten des Ministeriums zu sagen, Frauen verrichten 52,4% mehr Care-Arbeit als Männer. Inzwischen hat das Statistische Bundesamt neue Daten veröffentlicht. Demnach hat sich der Gender Care Gap von durchschnittlich 52,4% auf 43,8% verkleinert. Allerdings sind diese Zahlen mit einiger Vorsicht zu betrachten, weil die Erhebung 2022 stattfand, als sich im Zuge der Pandemie Männer tatsächlich stärker in die alltäglichen Familienarbeiten eingebracht haben. Neuere Studien, beispielsweise des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI, legen allerdings nahe, dass dieser Effekt schon wieder verpufft ist. Männer leisten in dieser sensiblen Phase der Familiengründung tatsächlich noch weniger Care-Arbeit als der durchschnittliche Mann sonst schon. Diese Zahl wird von anderer Seite her gestützt. Junge Väter leisten mehr Überstunden im Job als andere Männer. Und das sind die Durchschnittszahlen. Für all die aktiven Väter, die ihren Teil zur Familienarbeit beitragen, muss es also Männer geben, die noch viel, viel weniger machen als der Durchschnitt. Die unfaire Verteilung der Sorgearbeit ist übrigens einer der Hauptgründe, weshalb Paare sich zerstreiten und trennen. Das Statistische Bundesamt macht in seiner Studie nur Angaben über die reine Zeitverwendung. Die von Mareike Fuis genannte mentale Belastung und Verantwortung, die spielt hier noch gar keine Rolle, weil es bisher keine einheitliche und anerkannte Methode gibt, sie zu messen. Der Unterschied ist aus männlicher Sicht schnell erklärt. Hake ich beim Einkaufen bloß die Liste meiner Frau ab und ups, vergesse was oder packe das Falsche ein, dann helfe ich im Haushalt mit, übernehme aber keine eigene Verantwortung. Wie viel Subprogramm habe ich eigentlich immer so in meinem Gehirn mitlaufen an Sachen, die ich mitorganisiere? Mein Kind 1 ist eingeladen beim Kindergeburtstag. Wie kommt es hin? Kind 2 ist eingeladen beim Kindergeburtstag. Was für ein Geschenk gilt es zu besorgen? Putzfrau ist krank. Was machen wir in der Woche? keine Ahnung, also all diese Dinge, die anfallen mit der täglichen Frage, was kochen wir heute Abend? 28. Januar, 21. Woche. Heute ein blödes Ereignis am Familientisch gehabt. Alle haben sich gefreut, weil David seine Promotion bald anfangen darf. Seine Mutter wendet sich zu mir und sagt, jetzt brauchst du ja nicht mehr für das Radio zu arbeiten. Alle reden nur noch von der neuen Stelle. Was wirst du verdienen? Für wen arbeitest du? Wo ist das Büro? Was musst du machen? Bla bla bla. Niemand fragt mal, und wie macht ihr das mit dem Kind? Wie wird es betreut? Niemand hakt bei ihm nach, machst du Elternzeit? Scheint aber keiner komisch zu finden. Ich bin traurig, wütend, enttäuscht. Gar keinen Bock auf Diskussionen gehabt, ich war einfach still. Und auch das hat niemand so wirklich mitbekommen. Tagebuch von Marina. Und da habe ich echt gesehen, boah ey, das ist echt ganz schön knapp auf Kante. Und die Eltern sind dann teilweise auch ganz schön runter, ne? Und wenn dann irgendwie auch noch Winter ist und Kinder dann häufiger krank sind und man nicht weiß, was man mit seinen Kindern machen soll und parallel der Arbeit, das macht extrem viel Druck auf dem System. Und das ist echt, echt fies. Die ungleiche Verteilung der Sorgearbeit ist kein Naturgesetz, das zwangsläufig über Paare hereinbrechen müsste. Das erste Kind ist nur eines der Ereignisse, die dazu führen, dass sehr viel mehr Care-Arbeit zu erledigen ist. Insbesondere Sorgeaufgaben, die sich nicht aufschieben lassen. Wenn das Baby schreit, braucht es mich jetzt, sofort. Nicht erst in ein paar Minuten, wenn ich diese wichtige E-Mail abgeschickt habe oder was auch immer gerade anstand. Direkte, menschenbezogene Care-Arbeit lässt sich in der Regel nicht aufschieben. Was bedeutet, dass ich, wenn ich diese Verantwortung übernehme, gar alleine übernehmen muss, ständig in Bereitschaft bin und keine wirklich planbaren Pausen mehr habe. Die ungleiche Verteilung der Sorgearbeit beginnt bereits in der Kindheit. Wenn Mädchen sehr viel früher, stärker und selbstverständlicher in die alltägliche Familienarbeit einbezogen werden und lernen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Für sich selbst, für einzelne Bereiche im Haushalt, insbesondere für jüngere Geschwister. Und obwohl dieses Ungleichgewicht und die daraus folgenden sozialen Ungerechtigkeiten schon lange erforscht und bekannt sind, ist es bis heute nicht gelungen, diesen rollenbezogenen Teufelskreis grundlegend zu durchbrechen. Wenn wir über Geschlechtersozialisierung reden, dann wird ja auch deutlich, wie stark das gelernt ist. Also gerade wenn wir uns genau angucken, empirisch, wie entsteht eigentlich bei Frauen diese besonders ausgeprägte Idee, sie müssten sich dauernd um alle kümmern. Das wissen wir ja soziologisch, wie Mädchen zum Beispiel in der Kindheit geprägt werden, nämlich permanent angerufen, adressiert werden von ihrer Familie mit Aufträgen, nett zu sein oder sich um die kleinen Geschwister zu kümmern oder fürsorglich zu sein. Ja, ich finde das enorm traurig und schade, dass Männlichkeit immer noch in der breiten Kommunikation nicht mit Fürsorge und Sorge konnotiert ist. Boris von Hesen ist Wirtschaftswissenschaftler, Männerberater und Vorstand eines Jugendhilfeträgers in Darmstadt. 2022 erschien sein Buch »Was Männer kosten – Der hohe Preis des Patriarchats«. Darin hat er zusammengetragen, welche gesellschaftlichen Folgekosten entstehen durch stereotyp männliches, in vielerlei Hinsicht ungesundes Verhalten im Straßenverkehr, Kriminalität, Gewalt und Drogenkonsum – insgesamt 63 Milliarden Euro pro Jahr, allein in Deutschland. Und das finde ich deshalb so traurig, weil ich die Erfahrung immer mehr mache in der Arbeit mit Männern, dass das Bedürfnis da ist, dass es angelegt ist bei den Männern, aber dass ihnen die Gesellschaft auch da wieder im Grunde genommen einflüstert, du musst der sein, der das Geld ranschafft, du musst der sein, der die wirtschaftliche Grundlage legt für eine Familie. Mädchen kriegen zum Beispiel viel mehr Aufmerksamkeit, wenn sie sich kümmern, dann kriegen die sehr viel Lob dafür, während Jungs mehr Lob bekommen, wenn sie Dinge tun, die Autonomie beinhalten, also auf Bäume klettern oder sich zielorientiert zeigen oder egoistisch verhalten. Das geht dann los im Kindergarten, arbeiten immer noch knapp 90% Frauen, die auch wiederum geprägt worden sind und diese Kinder prägen und häufig gar nicht so ein Gefühl dafür haben, welche Wirkmacht Rollenstereotype haben. Und das Gleiche gilt für Lehrkräfte, das ist auch nicht in deren Curricula. Die wissen gar nicht, wie die Wirkmacht ist von so muss ein Mädchen sein, so muss ein Junge sein. Und es zieht sich durch das ganze Leben durch. 17. März, 29. Woche. Haben uns heute um den Elterngeldantrag gekümmert. Ganz schön wenig Geld, was wir da bekommen. David nimmt nur 2 Monate, ich die 12. Klassisches Paar eben. Aber wünsche ich es mir überhaupt anders? Tagebuch von Marina. Wie teilt ihr euch das eigentlich auf? Naja, ohne Kinder ist das ja wesentlich einfacher. Aber wenn ich ehrlich bin, dann muss ich zugeben, dass meine Frau schon die Hauptlast trägt. Ich gehöre schon eher zu denen, die bloß mithelfen und nicht wirklich Verantwortung übernehmen. Unser Verhalten scheint nach wie vor sehr rollenspezifisch geprägt. Zumindest in heterosexuellen Beziehungen. Mehr jedenfalls, als wir wahrhaben wollen. Letztlich bin ich da gar nicht so viel anders als mein Vater. Dabei wollte ich eigentlich immer ganz anders sein als er. Und das bin ich ja auch in ganz vielen Bereichen. Bloß eben nicht in der Care-Arbeit. Meine Mutter war Hausfrau und immer für uns Kinder da. Und ich wollte immer auf eigenen Beinen stehen. Hat ja auch geklappt. Aber die Sorgeverantwortung hängt trotzdem hauptsächlich an mir. Wie kommt das bloß? Das Kind kommt also zur Welt quasi mit einem Grundbaukasten an Fähigkeiten und einem noch nur sehr rudimentär ausgebildeten Gehirn, das massiv wachsen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Und deswegen haben Umwelteinflüsse gerade in den ersten Lebensjahren so eine große Bedeutung, weil sie direkt sich einschreiben in die Entwicklung des Gehirnausbaus. Seien es Rollenbilder oder ganz allgemein die körperliche und geistige Entwicklung, die ersten Jahre haben einen entscheidenden Einfluss auf den weiteren Lebensverlauf. Das gilt insbesondere auch für das psychische und soziale Wohlbefinden. Oft ist eben so, dass sich die psychische Gesundheit, sehr viele Weichen in der Kindheit dann gestellt werden. Julian Schmitz ist Professor für klinische Kinder- und Jugendpsychologie in Leipzig. Er beschäftigt sich mit den individuellen und gesellschaftlichen Folgekosten, wenn Kinder und Jugendliche nicht die nötige psychologische Hilfe und Unterstützung bekommen. Und je länger die psychischen Erkrankungen dann bestehen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch eben lebenslang weiter bestehen und umso schwieriger zu behandeln sind. Das heißt, es sind so die individuellen, persönlichen Folgekosten für Kinder, Jugendliche, dann später Erwachsene und ihre Familien. Aber auch für uns als Gesellschaft ganz unmittelbar. Prävention ist letztendlich Investition in die Zukunft. Ne? Und der Staat, wer ist der Staat? Wir sind der Staat. Jeder Einzelne von uns ist aufgerufen, seine Wertigkeiten klar zu kriegen und dafür auch einzutreten. Ne? Und sich dem System auch ein Stück zu entziehen und zu widersetzen. Und dank der Tatsache, dass das Kind, das Gehirn des Kindes sich die ersten Jahre lang immer weiter entwickeln kann, entstehen prosoziale Fähigkeiten. Und diese außergewöhnliche Kooperationsbereitschaft des Menschen, das soziale Gehirn des Menschen, was also auf Mitgefühl, auf den Gegenüber, der Mensch ist vom Gehirn wirklich auf ein Gegenüber ausgerichtet, biologisch genau auf ein Zusammenleben vorbereitet. Wenn wir darauf schauen, was passiert bei Kindern und Jugendlichen, wenn sie psychisch krank sind und dann keine ausreichende Hilfe bekommen, dann bedeutet das erstmal ganz unmittelbar enorme persönliche Folgekosten. Den Kindern geht es einfach schlecht und oft geht es auch ihren Familien schlecht. Alle sind in großer Sorge. Verlust von Lebensqualität, von Teilhabe, also psychische Erkrankungen wirken sich elementar in der Regel auf alle Lebensbereiche aus, ne? Auf das Selbstbild. Viele betroffene Kinder und Jugendliche, die sich dann auch schämen, das Gefühl haben, sie sind schwächer als andere, sind vielleicht selber schuld, aber auch, dass sie auch in der Gesellschaft zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht haben, mir ging es psychisch schlecht, ich bin psychisch erkrankt und mir wurde aber nicht geholfen. Was bedeutet das? Also es gibt die sogenannte soziale Netzwerksforschung. Also sowohl Egoismus als auch Altruismus haben Auswirkungen im Netzwerk. Das heißt, Man selber hat Familie, Freunde und so weiter, also die man direkt kennt. Das ist die erste, quasi die erste Ebene des Netzwerks. Die zweite Ebene ist natürlich deren Freunde und Verwandte und so weiter. Und die dritte Ebene und so fort. Und man kann feststellen, dass eine altruistische Handlung bis in die dritte Ebene des Netzwerkes Folgen hat, positive Folgen. Wie gesagt, bis in die dritte Ebene. Das heißt, wenn ich einem Freund helfe, dann kann es sein, dass die Schwester der Freundes davon berührt wird. Die freundliche Begrüßung an der Pforte vorhin. Die Begrüßung hier mit einer heißen Schokolade. Die Betreuung im Studio, deine Anteilnahme. All das hat nicht nur Einfluss auf mein Befinden, in welcher Stimmung ich später nach Hause komme, wie geduldig und fürsorglich ich nach einem vollen Arbeitstag noch sein kann, sondern weit darüber hinaus. Und umgekehrt eben auch. Wenn ich nicht die nötige Unterstützung und Hilfe bekomme, beeinflusst das nicht nur mich, sondern hat darüber hinaus weitreichende familiäre und gesellschaftliche Folgen. Geburt und Kindheit sind dafür besonders eindrückliche Beispiele. Als ich ein Kind war, da war ja zu Hause gebären noch normal. Das heißt, ich habe noch die Hebamme, die bei uns in der Gegend, in den Dörfern, die Geburten begleitet hat, die habe ich als Mensch erlebt. Wenn sie bei den Nachbarn saß oder bei meiner Tante. Und ich sehe mich so ein bisschen als Unterstützer und als Helfer der Familie, weil ich versuche, den Eltern so weit zu helfen, dass sie den Job, den sie gerne machen möchten oder den sie vielleicht auch machen müssen, weil es bei denen auch finanziell sonst nicht funktioniert, auch gut machen können. Nadia Avanitidis arbeitet seit 2020 als Tagespflegeperson in Neuss. Zurzeit betreut sie 5 Kinder, darunter auch ihr eigenes. Es ist ja jeden Tag was anderes und jedes Kind ist anders und jedes Kind ist anders liebenswert. Es ist das, was die Kinder einem wiedergeben, weil es kommt eben ganz viel Liebe und ganz viel, ja, die Kinder strahlen einen an, die sind sehr dankbar, die sind sehr empathisch. Und ich glaube, ich war als Kind davon beeindruckt, wie viel Respekt dieser Frau entgegengebracht wurde. Ganz besondere Art von Wertschätzung. Und wie frei ich die erlebt habe, wie selbstbewusst ich die erlebt habe. Und das war tatsächlich etwas, wovon ich, als ich dann eine junge Frau war, gedacht habe, so könnte ich auch werden. Die Grundlage für das Leben ist die Verbindung der Menschen, ist die Fähigkeit des Neugeborenen, auf verschiedene Menschen zu reagieren, eben nicht nur auf eine Person fixiert zu sein, und dass das Neugeborene auch die Fürsorge, den Wunsch, Fürsorge zu geben, bei einer ganzen Reihe von Menschen auslöst. Das heißt, Fürsorge ist die Basis des Lebens. Also um es mal platt zu sagen, Kindern im ersten Lebensjahr ist es total egal, wer die Windel wechselt und wer es füttert und wer die Bedürfnisse erfüllt. Hauptsache, es wird gemacht. So, das heißt, Kinder im ersten Lebensjahr oder vor dem ersten Lebensjahr kann man natürlich sehr einfach in eine Tagespflege integrieren. Weil die... Hey, Mäuschen, was ist los? Ist alles gut? Der Vorteil ist, wir haben diese wunderbaren prosozialen Fähigkeiten dank dieser Frühgeburt. Und diese Frühgeburt ist aber nur möglich, wenn die gesamte Gemeinde sich um das Kind kümmert. Deswegen die Bedeutung der Gemeinschaft für das Kind. Sonst würde das nicht funktionieren. Wenn die Mutter alleine wäre, könnte sie das nicht. 1. Mai, 35. Woche. Hab mir gerade zum ersten Mal Gedanken gemacht über meine Zukunft. Hilfe. Ich habe Angst vor der Abhängigkeit. Kein eigenes Geld zu haben. Nie wirklich Geld zu verdienen. Wer wird mir helfen? Ich will mit allem einfach weitermachen können. Aber wie soll das gehen? Tagebuch von Marina. Um das erste Lebensjahr herum haben die Kinder ihre erste Fremdelphase. Und wenn die kommt, dann wird auf einmal die Bindung zu den eigenen Eltern extrem verstärkt. Und dann ist wichtig, nicht ob jemand die Bedürfnisse erfüllt, sondern wer die Bedürfnisse erfüllt. Eines der finanzpolitischen Hauptargumente gegen eine Kindergrundsicherung, gegen die 14-tägige Partnerfreistellung nach der Geburt, gegen eine bessere personelle und überhaupt Ausstattung von Kitas und Schulen, ist ja, dass all diese zusätzlichen Kosten erst einmal erwirtschaftet und gegenfinanziert werden müssten. Kindern einen guten und behüteten Einstieg ins Leben und diese Gesellschaft zu ermöglichen, so der Rückschluss, sei also ein Luxus, den wir uns gerade nicht leisten könnten. Wirklich? Gewalt unter der Geburt, psychische Belastungen und andere Erkrankungen, die nicht frühzeitig und adäquat behandelt werden, mangelnde Unterstützung und Förderung von Kindern und Eltern, knapp 50.000 Jugendliche pro Jahr, die das Schulsystem ohne Abschluss verlassen. Es ließen sich noch viele weitere Zahlen und Belege anführen von falsch verstandener Sparsamkeit im Hier und Jetzt, die unsere Sozialsysteme auf Jahrzehnte belasten werden. Und das ist nur die finanzielle Seite. Welche individuellen Belastungen, wie viel persönliche Unzufriedenheit und Frustration daraus erwachsen und über die Folgekosten hinaus die gesellschaftliche Stimmung, unser Zusammenleben beeinträchtigen. Wie wäre es, wenn wir stattdessen heute damit beginnen, uns mehr und besser umeinander zu kümmern? Wenn wir die finanziellen und zeitlichen Rahmenbedingungen so gestalten, dass Care-Arbeit und Selbstsorge möglich werden in einem Maße, dass wir alle davon profitieren. Wie wäre das? Und welche gesellschaftlichen Veränderungen würden sich dadurch morgen schon und langfristig ergeben? Gibt es irgendein stichhaltiges Argument, das uns davon abhalten könnte? Haben wir dabei ernsthaft etwas zu verlieren? Im Einzelnen und als Gesellschaft? Im Gegenteil. Wir haben nur zu gewinnen. Und zwar alle. Wenn Kinder in den ersten Jahren nicht die unbedingt nötige, sondern wirkliche Fürsorge, Aufmerksamkeit und Unterstützung bekommen. Wichtiger ist aber vielleicht, dass eine derart umfassende Fürsorge den gesellschaftlichen Zusammenhalt uns als Gemeinschaft stärken würde, in einem Maße, das wir uns womöglich gar nicht vorstellen können. Gerade wir Männer, wenn wir nicht von Anfang an auf Effizienz, Leistung und Konkurrenz gepolt würden. Es gibt auch diese Studien, dass eben Männer, die dann sehr viel Care-Arbeit übernehmen und sich um Kinder kümmern, dass sich bei denen wirklich sowohl psychisch als auch hormonell was verändert. Da geht dann der Testosteronspiegel runter. Und sie ist ja das, was uns zu Menschen macht. Ja. Und insofern ist es absurd, dass wir so viel Kraft da reinstecken müssen, zu erklären, ja, dass wir Menschen untereinander füreinander einstehen, ne? Und uns gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig helfen in Phasen, wo man manche Dinge vielleicht nicht alleine kann und ein Baby braucht nun mal Unterstützung und wenn ich alt werde, brauche ich auch mal Unterstützung. Das ist Menschlichkeit. Also das soziale Verhalten beeinflusst letztlich auch die Biologie und umgekehrt. Und das ist nichts Statisches, sondern je nachdem, wie wir eben leben, können wir Dinge auch verändern, wenn wir das wollen und entscheiden. Unsere Jüngste kam gestern total entnervt aus der Schule. Eine ganze Doppelstunde lang über ihre Lieblingsfrage: Was willst du mal werden? 8. Klasse Gymnasium. Und plötzlich dreht sich alles um Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Vorstellungsgespräche, ein erstes Berufspraktikum. Und sie hat natürlich keine Ahnung. Warum auch? Mit 13. Ich habe mein erstes Praktikum irgendwann im Studium gemacht. Lokalradio. Das waren noch Zeiten. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich früher Gedanken zu machen über die Zukunft als ich damals. Findest du? Und all der Druck, der da gleich mit reinkommt. Aha, du möchtest Psychologin werden? Dann musst du dich aber mehr anstrengen, weil mit den Noten, da wird das nichts. Oder sag mal als Junge in der 8. Klasse, dass du gerne Erzieher werden möchtest oder Altenpfleger. Stimmt schon. Und auch so widersprüchlich. Wenn man mal auf den Fachkräftemangel schaut, ja, jetzt schon. Wie viele in den kommenden Jahren noch in Rente gehen werden und wie wenige danach kommen, die werden doch alle gebraucht. Für mich fängt es schon mit diesem Werden an. Als ob die Kinder nicht jetzt schon was wären. Und dann darf dieses Werden ja auch nur irgendeine Berufstätigkeit zum Ziel haben. Und dann zieht es sich durch das weitere Leben. Lücken im Lebenslauf, die wir unbedingt vermeiden sollten. Oh ja, und krank feiern, Teilzeit. Dieser ganze Arbeitsbegriff ist so einseitig. Arbeit, das ist eine gute Frage. Lass mich überlegen. Arbeit ist für mich alles, was Kraft kostet und nicht automatisch die Energiespeicher wieder füllt. Also meine Arbeit ist für mich ein Ort, wo ich das Gefühl habe, dass Dinge, die ich besonders gut kann, zum Tragen kommen und an einem guten Ort dafür eingesetzt werden, für Dinge, die mir wichtig sind. Es ist eigentlich das Gesamtkonglomerat seines Tun und Schaffens, was man eben tagsüber so leistet. 23. November. Hab mit einer Freundin telefoniert und ihr erzählt, dass ich Geld bekomme von David, damit er arbeiten kann. Und weil ich auch arbeite, ich betreue das Kind. Sie fand es komisch, ich nicht. Find's irgendwie klar. Ich halte ihm doch den Rücken frei. Tagebuch von Marina. Also wir kennen Arbeit als Wort nur im Kontext von Lohnarbeit. Und wenn wir das Wort Arbeit hören, denken wir an etwas, was irgendwie messbar ist, was an einem bestimmten Zeitpunkt zu Ende geht, wovon man dann Freizeit hat. Und das beinhaltet eben nicht nur die Frohen, sondern auch den Lohn daraus. Das ist natürlich auch etwas, was man zu einem bestimmten Zweck dann erledigt und was überhaupt nicht zweckfrei ist. Und damit ist man bei der Fragestellung, verstehen wir eigentlich unter Arbeit nur das, was monetär in einer Form bewertet, entwertet, belohnt wird? Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich ins Büro fahre, dann habe ich ganz häufig das Gefühl, erstmal aufzuatmen, weil es weniger anstrengend ist als die Arbeit mit den Kindern. 15. Oktober. Heute viel diskutiert mit David über Arbeitszeit. Ich fühle mich nicht immer gesehen. Er auch nicht. Und dann werden wir aggressiv miteinander. Ich stille, kuschel, spiele. Er macht Wäsche, kocht. Aber Fred hängt halt nur an mir. Und ich habe keine Zeit und Raum für irgendwas. Aber das Streiten ist gut. Hab das Gefühl, wir kommen gut voran. Tagebuch von Marina. Viele staatliche und internationale Organisationen wie die OECD oder das Bundesfamilienministerium definieren Arbeit anhand des sogenannten Drittpersonenkriteriums. Kann eine Tätigkeit auch von einer anderen Person ausgeführt werden, dann ist dies als Arbeit zu bewerten. Ich kann mich selbst waschen, frisieren, schminken, pediküren oder es andere für mich tun lassen. Entweder weil ich es selbst nicht kann oder nicht möchte. Also ist all das Arbeit. Ich kann mir auch einen Witz erzählen lassen. Arbeit. Verstehen und darüber lachen muss ich aber selbst. Also keine Arbeit. Machst du deinen Job eigentlich gerne? Ja klar. Ist doch großartig. Okay, die Bezahlung könnte ein bisschen besser sein, aber ist das nicht überall so? Warum fragst du? Naja, in den Diskussionen, ob Kinder erziehen, ach, noch so ein Begriff, der weg könnte. Ich ziehe die doch nicht irgendwo hin. Ich begleite sie. Aber gut. Jedenfalls wehren sich viele vehement dagegen, Kinderbetreuung und ähnliche familiäre Aufgaben als Arbeit zu bezeichnen. Weil sie das doch gerne machen. Aus Liebe. Und wer das nicht auch so sieht, der solle doch bitte keine Kinder bekommen. Und am besten auch keine pflegebedürftigen Angehörigen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Arbeit aus Liebe. Verstehe. Die leuchtenden Augen der Kinder sind mir Lohn genug. Ein freundliches Dankeschön, ein Lavendelstöckchen, ein selbstgemaltes Bild. Mehr braucht es aber doch wirklich nicht. Ich bitte dich. Dabei gehören Liebe und Hingebung doch zu den Grundvoraussetzungen, um eine Aufgabe, einen Job gut bewältigen zu können. Genau. Aber dann reden wir von Qualität. Also wie eine bestimmte Aufgabe und Arbeit ausgeführt wird. Im Gegensatz zum allgemeinen Sprachgebrauch spielen Bezahlung, Passion und Anstrengung für die Definition von Arbeit allerdings keine Rolle. Der Vorteil dieser Definition durch das Drittpersonenkriterium ist, dass endlich auch all die private Familien- und Beziehungsarbeit als Arbeit gelten muss. Und dann wird deutlich, Frauen arbeiten im Durchschnitt tatsächlich mehr als Männer. Allerdings eben oft unbezahlt. Und Männer haben mehr frei verfügbare Zeit. und Geld und Macht. Ist vielleicht doch was dran an den Redewendungen? Ist Freizeit dann das Gegenteil von Arbeit? Wenn ich mit meinen Kindern am Mittagstisch sitze, dann ist das sicher auch Arbeit im Sinne von Kinderbetreuung, aber halt auch einfach ganz normale Lebensführung. Nachdenken, lesen, meditieren, Ruhe, Stille und Auszeiten vielleicht, Muße. All das, wovon wir uns mehr wünschen, klingt ein bisschen sehr nach Me-Time und Klischee. Meine Oma hat immer gesagt, Ordnung ist das halbe Leben. Und ich habe dann immer frech geantwortet, dass Chaos dann wohl die zweite Hälfte sei. Wie ist das also mit der viel bemühten Work-Life-Balance? Wenn Care-Arbeit das Leben ausmacht? Dieser tief verinnerlichte, dennoch eingeschränkte Arbeitsbegriff bestimmt jedenfalls auch unsere Bildungssysteme. Schule hat es sich nämlich zum vorrangigen Ziel gemacht, auf eine spätere Erwerbstätigkeit vorzubereiten. Und dann ist auch die Frage so naheliegend, was soll ich damit später mal machen? Um Care-Arbeit in ihren vielfältigen Dimensionen geht es nur selten in den Lehr- und Bildungsplänen. Auf keinen Fall systematisch. Und auch in der Benotung der Kinder und Jugendlichen spielen prosoziale Eigenschaften und fürsorgliches Verhalten keine Rolle. Warum eigentlich nicht? Henne oder Ei? Die fehlende Wertschätzung von Sorgearbeit in der Schule setzt sich dann am Arbeitsmarkt fort. Laut einer aktuellen Studie des Staatlichen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sind die Löhne und Gehälter im Care-Bereich um 17% niedriger als in allen anderen Berufsfeldern. Und ähnlich wie im Privaten sind auch hier besonders Frauen betroffen. Die Beschäftigten in der professionellen Care-Arbeit sind zu über 80% weiblich. In einigen Bereichen gehen die Zahlen weit über die 90% hinaus. Zum Beispiel in Kitas. Berufe, die im Vergleich zu dem, was sie verdienen, am meisten Nutzen für die Gesellschaft erzeugen, sind vor allem die ganz schlecht bezahlten Berufe, wie zum Beispiel halt im sozialen Bereich, sei es Schule oder sei es Pflegeberufe. Und Berufe, die negativen, also Schaden erzeugen für die Gesellschaft, sind erstaunlicherweise durch die Bank weg extrem gut bezahlte Berufe. Andreas von Westfalen, Autor. Klammer auf, Hedgefondsmanager kommt ziemlich schlecht weg. Ich will jetzt keine anderen Berufe schmälern oder so. Für jeden hat es so seinen Sinn. Ne? Aber ich sag mir immer, dass man damit irgendwo einen Teil für die Welt tut. Weil man etwas an den alten Menschen zurückgibt, was die uns einmal gaben, als wir jung waren. Ne? Und die waren auch mal jung. Anja arbeitet seit 25 Jahren als Altenpflegerin. Ich finde, das ist immer ein schönes Gefühl, wenn man abends nach Hause geht und sagt, das war ein schöner Tag und ich habe Menschen geholfen. Das ist für mich einfach irgendwie nicht nur Geld verdienen. Ich meine, viel verdient man ja auch nicht auf. Ich glaube, das Geld, deswegen macht keiner diesen Job. So viel kommt da nicht bei rum. 1. Mai. Ich bin seit 3 Monaten nicht mehr richtig gesund. Seit 6 Wochen nun auch offiziell krankgeschrieben. Und keine Aussicht auf Besserung. Verdachtsdiagnose Long-Covid oder PEM oder MECFS. Ein nicht näher zu diagnostizierendes Erschöpfungssyndrom jedenfalls, das mir die Lebenskraft nimmt. Eine verlässliche Diagnosemethode gibt es nicht, nicht mal im Ansatz. Also abwarten, andere mögliche Ursachen ausschließen. Parkinson, Demenz, Burnout, Depression. Die Alternativen hören sich auch nicht besser an. Und über allem die Sorge, dass es schlimmer werden könnte, weil ich nicht zur Ruhe komme. Eine weitere Infektion. Tagebuch von Konstantin. Ja, ich habe ja 2 Bandscheibenvorfälle schon im Nacken gehabt. Das ist natürlich von Heben, vom Tragen der Leute, die halt nicht mehr stehen können. Ne, wenn man sie dann vom Bett im Rollstuhl transferiert oder vom Rollstuhl wieder ins Bett rein. Ne, oder auch auf Toilette und Toilette wieder runter. Ja, die Leute sind immer, bei mir haben die das immer früher so gemacht, die waren immer am sichersten, wenn sie sich mit den Händen hinter dem Nacken so verschränkt haben bei mir. Dann konnte ich sie so heben und natürlich habe ich mir damit den Nacken kaputt gemacht. Ne. Bin ich dann operiert worden und eigentlich hat mein Chirurg gesagt, ich sollte nicht mehr arbeiten. 1. Mai. Nun muss ich also selbst herausfinden, was mich anstrengt, was ich gar nicht mehr kann, was mir gut tut, wann und in welcher Dosierung. Essen, Bewegung, Gespräche, Arbeit, Begegnungen, emotionale Belastungen und Erwerbstätigkeit. Diese Selbstbeobachtung und regelmäßige Einschätzung, wie es mir gerade geht, ist nicht mein Ding. Also war nicht mein Ding. Jetzt habe ich keine andere Wahl. Nicht nur auf den medizinischen Rat hin, sondern auch ganz unwillkürlich. Ich liege so viel rum, mehr oder weniger halb wach, dass es gar nicht anders geht. Ich kreise um mich selbst. Tagebuch von Konstantin. Mein Arzt hatte ja mir geraten, aufzuhören, nachdem das mit dem Nacken war. Und ich habe gesagt, was soll ich anderes machen? Na? Ich sage, dann lande ich wieder irgendwo, putzen gehe oder irgendwas. Ich bin auch gelernte Friseuse. Aber in diesem Beruf steht man auch den ganzen Tag. Das ist genauso nicht gut für den Rücken. Ne? Und wenn ich putzen gehe, schleppe ich auch Wassereimer. Und das mache ich auch mit meinem Rücken, nichts anderes. 8. Mai. Ich schreibe dieses Tagebuch nicht freiwillig. Es ist Teil einer Therapie, die im eigentlichen Sinn gar keine Therapie ist, sondern Selbstbeobachtung, Belastungssteuerung und die bange Frage, was förderliche Belastung, was Überlastung ist. Ein tägliches Experiment, weil ich die Erschöpfung manchmal erst am nächsten Tag so richtig spüre. Tagebuch von Konstantin. Ja, Tabletten nehmen mir den Schmerz zu ertragen. Weil generell würde es sonst auf eine OP hinlaufen. Ne? Und das möchte ich noch nicht so. Ich warte noch ein bisschen ab, wie lange das noch so gut geht. Ich sag mal, ich habe letztens das so stark gehabt, da musste ich meine Chefin anrufen und einen Arzt kommen lassen, der mir eine Spritze gegeben hat. Ne? Damit ich überhaupt am nächsten Tag wenigstens wieder arbeiten gehen konnte. Weil da konnte ich gar nichts mehr. Da war dann wirklich ganz aus. Aber sonst kann man nichts machen. Das ist keine Heilung. Man kann mit Tabletten das nicht heilen, man kann das nicht ändern. Beim Thema professionelle Sorgearbeit ist es naheliegend, auf die vielfältigen Berufe im Care-Bereich zu schauen. Die Arbeitsbedingungen, Entlohnung, Anerkennung und wie das im Verhältnis steht zum gesellschaftlichen Nutzen. Es ist leider ein in Politik und Medien, ein im wirtschaftlichen Kontext verbreitetes Narrativ, Sorgearbeit als bloßen Kostenfaktor zu betrachten, der in anderen Branchen erst einmal erwirtschaftet werden müsste. In Bezug auf Kinder und Jugendliche wird schnell klar, wie wertschöpfend Care-Arbeit letztlich ist und wie gravierend die Folgen auch im weiteren Lebensverlauf sind, wenn Sorgearbeit nicht oder nicht angemessen geleistet werden kann. Für die Betroffenen, ob sie nun Care-Arbeit leisten oder empfangen, aber auch für unser aller Zusammenleben. Darüber reden wir nicht so gerne. Und wie im Privaten gilt es auch hier genauer hinzusehen. Denn auch über den klassischen Sorgebereich hinaus wird in allen Branchen Care-Arbeit geleistet. Vor allem auch innerhalb der Unternehmen und Arbeitsteams. Ich kenne von fast allen meinen Kunden, kenne ich die Backgrounds, Lebensgeschichte, man unterhält sich privat, man trifft sich auch mal privat, trinkt ein Weinchen zusammen und viele kommen seit über 30 Jahren. Und dann kennt man einfach auch deren Bedürfnisse, auch was automobile Bedürfnisse angeht. Martin Scheel ist Automechaniker mit eigener freier Werkstatt in Bonn. Außerdem Musiker, Rennfahrer und im Entwicklungsteam eines großen Automobilkonzerns tätig. Gut Geld verdienen wollen wir alle. Aber grundsätzlich, diese Werkstatt ist mal entstanden aus der Idee heraus, anders zu sein als eine Vertragswerkstatt, die einfach den Kunden als Nummer sieht. Und die Idee war halt einfach, dass man wirklich sich um Kunden kümmert. Also wir reisen auch viel mit unseren KollegInnen, wir haben Veranstaltungen, Lesungen. Und gerade bei den älteren KollegInnen sind viele dabei, die so in vollstationären Wohnheimen wohnen. Und das ist wirklich völlig verrückt. Wir kriegen dann eine Bedienungsanleitung mit für die KollegInnen. Das ist manchmal ein kompletter Ordner mit Dingen, die da drin stehen. Anne Leichtfuß ist Deutschlands erste Simultanübersetzerin für leichte Sprache und Redaktionsassistentin bei Ohrenkuss, da rein, da raus, einem Kulturmagazin von Menschen mit Down-Syndrom. Sie ist Mitbegründerin des partizipativen Forschungsprojektes Touchdown 21. Bitte cremen Sie morgens um 8.30 Uhr die Füße ein und föhnen Sie die Creme trocken. Ich lese das so und frage dann die Person, Entschuldigung, kannst du mal bitte kurz deinen Fuß anfassen? Der guckt mich an, fasst an seinen Fuß. Ah, super, du kommst alleine dran, cool. Soll ich dich erinnern, dir morgen früh die Füße einzucremen? Nee, weiß ich. Ja, okay. So, also es ist mir ein völliges Rätsel. Also meine Tochter ist sehr selbstbewusst und ich möchte, dass sie auch nicht das Gefühl hat, dass sie auf eine Art und Weise bedürftig ist. So, sondern ich möchte, dass meine Tochter umgeben ist von Menschen, die an sie glauben, die sie auch fordern im Rahmen der Möglichkeiten und auch fördern. Mareike Fuß, Mentorin. Nicht immer, sagen wir mal, schon vom Anspruchsniveau selber irgendwie 5 Gänge runterschalten, weil sie denken, das kann meine Tochter ja eh nicht, weil sie das Down-Syndrom hat. Also ich glaube, im Fall von Menschen mit Behinderung liegt das dran, dass einfach dieses Fürsorgesystem so krass verwurzelt ist. Das sind einfach Jahrzehnte. Und ich glaube, das hat sich an ganz vielen Stellen noch nicht wirklich geändert, dass Menschen ohne Behinderung glauben, sie wissen es besser und sie entscheiden mal besser für die Person mit Behinderung. Manchmal ist es ein Bekannter, der Kunde ist, der dann plötzlich ankommt, dessen Auto einen Tag vor dem Urlaub den Geist aufgibt mit kapitalem Motorschaden, wo man einfach sagt, weißt du was, hier, ich habe ein Auto mit einer Anhängerkupplung, häng deinen Wohnwagen hinten dran, fahr nach Jugoslawien oder noch nach Slowenien oder wo es war, kostet nichts, nimm einfach, dann ist der schon mal klar. Dann ist ihm kurzfristig geholfen. Und die Personen, die dann, keine Ahnung, Mitte 50 sind und schon immer so leben, die hinterfragen das System natürlich auch überhaupt nicht. Die kennen gar nichts anderes. So. Und das heißt, die entscheiden weder, wann sie morgens aufstehen, noch ob sie sich die Füße eincremen oder nicht, ob sie zu spät zur Arbeit kommen oder nicht, was sie mittags essen. Also die haben eigentlich überhaupt keine Eigenverantwortung über die Bereiche ihres Lebens. Das finde ich einfach echt krass. Das war für mich am Anfang echt so extrem schockierend, das so festzustellen, ne? Dass so Systeme, Institutionen oder sagen wir mal Erziehungsrichtungen, die eigentlich so offen für ganz viele Sachen irgendwie eigentlich daherkommen, da dann aber die Tür zumachen und sagen, nee, dafür haben wir jetzt keine Kapazitäten. Der Fachkräftemangel ist auch in dem Bereich natürlich total massiv. Und bei meinen KollegInnen führt das zum Beispiel zum Teil dazu, dass Assistenzen gepoolt werden. Das heißt, die haben zum Beispiel ein Anrecht auf so und so viele Stunden Freizeitassistenz. Und wenn dann in so einem klassischen Wohnheim 8 Menschen in einer Wohngruppe wohnen und von denen wollen 3 zum Fußball und 2 ins Kino und einer ins Schwimmbad, so, dann ist irgendwie klar, die mit Assistenzbedarf gehen zum Fußball. So, und zwar alle. 25. Juni. Man sieht mir meine Beeinträchtigung nicht an. Und ich bin froh darüber, bisweilen den Schein der Normalität wahren zu können, dass ich die Entscheidungsfreiheit habe, ob und mit wem ich darüber sprechen möchte oder gerade lieber nicht. Die Gespräche sind oft ernüchternd, weil viele, vor allem Männer, darauf reagieren, indem sie mir von ihrer eigenen Erschöpfung erzählen. Vielleicht soll das Nähe herstellen, Verständnis signalisieren, die eigene Unsicherheit kaschieren? Es hilft mir aber so gar nichts. Tagebuch von Konstantin. Also jahrzehntelang waren Menschen mit Down-Syndrom tatsächlich relativ unsichtbar in Deutschland. Die sind in Sonderschulen, später Förderschulen gegangen und wurden morgens mit Bussen abgeholt und waren weg den ganzen Tag. Und dann gab es irgendwie einen relativ nahtlosen Übergang in so stationäre Systeme, Wohnheim und Werkstatt. Und die fanden oft irgendwie relativ weit außerhalb der Stadt statt und waren dann wie in so abgeschlossenen Gebieten. Und es gab eigentlich kaum Kontakt im Alltag. Im Zentrum, wenn man sich fragt, was die Gesellschaft zusammenhält, ist es eigentlich nicht die Arbeit. Eigentlich sind es mitmenschliche Eigenschaften, das heißt Gemeinschaft, Miteinander sein, soziale Unterstützung, einander helfen. Eine Gesellschaft, also dass man dieses prosoziale, was man das soziale Kapital nennt, wenn eine Gesellschaft das nicht hat, je weniger sie hat, desto schwächer ist der Zusammenhalt, desto polarisierter ist sie. Letztes Jahr ein großes Medienbildungsprojekt gemacht in einer Einrichtung und die ist riesig, das ist so ein ganz eigener Stadtteil. Die haben alles in diesem Areal, die wohnen da, die arbeiten da, die essen da, die schlafen da, die gehen zur Therapie, alles nur in diesem Areal, die verlassen das nie. Da waren viele Menschen mit Körperbehinderung dabei, die eben nicht sich selber ausziehen und Bett fertig machen können und dann schlafen gehen. Und die werden um 19.15 Uhr ins Bett gebracht, weil sonst die Pflegekräfte nicht durchkommen zeitlich. Und es sind erwachsene Menschen. Care-Arbeit ist immer eine Beziehung zwischen Menschen, die Fürsorge leisten und jenen, die sie empfangen. Eine Beziehung, die nur funktionieren kann, wenn beide Seiten gut damit leben, wenn die zwangsläufigen Hierarchien mitbedacht und nach Möglichkeit ausgeglichen werden. Ob mit Kindern, im Krankheitsfall oder bei Behinderungen, Care-Arbeit ist Hilfe zur Selbsthilfe. Mit dem Ziel, ein möglichst eigenständiges und selbstbewusstes Leben zu erreichen, auch da wieder für alle Beteiligten. Ja, in dem Fall sehe ich die Care-Arbeit, die übernommen wird, ungefragt, nicht als was Positives, sondern als eine Form der Entmündigung, weil es diese Personen einfach völlig unselbstständig macht. 12. Juli. Ich bin nicht mehr zuverlässig. Vergesse wichtige Dinge. Verliere den Faden, bin abwesend. Einfach viel zu wenig da. Einkaufen, Kochen, Haushalt und Garten. All die alltäglichen Dinge, die ich früher nebenbei und gerne gemacht habe. Und trotzdem noch Zeit und Aufmerksamkeit für ein Gespräch. Das klappt so nicht mehr. Ist anstrengend geworden. Wenn überhaupt, dann einzeln. Nacheinander. Und immer die Abwägung, die mich aus dem Jetzt reißt, tue ich dies, muss ich jenes lassen. Aber wann ist das zu viel? Wo ist die Grenze zur Erschöpfung? Das ist ja so eine Sache mit der Abhängigkeit. Nicht nur ich, auch die Menschen um mich müssen diese Situation annehmen. Meine Frau, aber mehr noch meine Kinder, die ganz plötzlich Verantwortung übernehmen müssen, was doch noch gar nicht dran ist in dem Maße. Tagebuch von Konstantin. Vereinbarkeit. Sich fürsorglich und nachhaltig um andere Menschen kümmern und dabei selbst nicht zu kurz kommen. Mit dieser Herausforderung sind traditionell vor allem Frauen konfrontiert. Und es stellt sich die Frage, wie das sein kann nach den vielen Jahrzehnten institutionalisierter Gleichstellungspolitik. Womöglich liegt es daran, dass die Verteilung von Care-Arbeit erst in den vergangenen Jahren, so richtig erst seit 2017, als politisches Thema gesehen und behandelt wird. Wie kann man den Arzttermin in der vollen Woche noch unterbringen oder wie strukturiert man alles um, wenn dann das Kind krank wird? Das ist dann schon der Übergangsbereich zum Erwerbsleben mit dem Stichwort Vereinbarkeit. Jo Lücke arbeitet als Autorin, Lektorin und Beraterin. In ihrem aktuellen Buch Für Sorge zeigt sie auf, wie Equal Care euer Familienleben rettet. Mit dem Mental Load Test hat sie ein niederschwelliges Tool entwickelt, um miteinander ins Gespräch zu kommen über die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit und Sorgeverantwortung und wie sich dieser Teufelskreis überwinden lässt. Wie gelingt es, die Kita-Zeiten, Kita-Betreuungszeiten gut zu nutzen? Welche Kitas kommen überhaupt in Frage? Haben die entsprechenden Betreuungszeiten, die für den Job benötigt werden? Was sind es für Wegezeiten? Und diesen Konflikt, in den Frauen hauptsächlich, Männer inzwischen auch, gestürzt werden, ja, weil Care-Arbeit zu Hause und gerade die ersten Jahre nicht anerkannt wird, nicht bezahlt wird, kaum bezahlt wird, sagen wir mal. Lisa von Reiche, Hebamme. Für mich ist Erwerbsarbeit und Sorgearbeit nur deswegen vereinbar, weil ich selbstständig arbeite, solo-selbstständig und mein Partner ist ebenfalls solo-selbstständig. Und so können wir uns einen Alltag gestalten, in dem wir Vereinbarkeit leben, so gut es geht. Und mir ist aber sehr bewusst, dass das eine privilegierte Situation ist, die möglich ist, weil wir beide eben Universitätsabschlüsse hatten und zu Beginn unserer Selbstständigkeit Unterstützung von den Eltern und eben diese Dinge, die dann solche Schritte erleichtern. Ein paar Monate Elternzeit, ja. Aber das ist ja nach anderthalb Jahren ausgeschöpft, das Thema. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Kinder irgendwie untergebracht werden müssen. Und auch da wieder so eine Verzerrung von Wertigkeiten entsteht. Naja, also ich meine, Teilzeitarbeit ist ja sozusagen die Realität. Ne? Frauen, wenn sie nach Mütter werden und zurückkehren in den Beruf, arbeiten zum allergrößten Teil wieder in Teilzeit, ne, und nicht in Vollzeit, selbst wenn sie vor Vollzeit gearbeitet haben. Ne, und das geht eben zulasten sozusagen des Kontos der Frau. Und das führt ja leider auch dazu, dass eben kaum sind die Kinder auf der Welt, wird ja schon überlegt, wie kriege ich sie jetzt am schnellsten untergebracht, damit ich wieder meiner eigentlichen Arbeit nachgehen kann. Dabei habe ich mir gerade eigentlich eine super wertvolle Arbeit geschaffen, ne, die aber wiederum nicht wertgeschätzt wird. Dann sind die Kinder von morgens um 7 bis nachmittags um 5 bei mir. Und diese Phase, also die Zeit, die mit mir verbringen, ist länger als die mit den Eltern, weil zu Hause wird halt geschlafen. Das heißt also, die enge Bindung, die Kinder aufbauen, bauen die zur Tagespflegeperson auf. Nadja Avanitidis, Tagespflegerin. Die Zeit und die Ruhe, die das braucht, die ist halt nicht mehr da. Ne? Also eine Sorgearbeit, die braucht ja Präsenz. Und wenn ich im Zeitdruck bin, wenn ich das immer alles timen muss, dann ist das schon sehr schwierig, überhaupt mal zuzuhören, da zu sein. Monika Brühl, Hebamme. Und zu schauen, was brauchen wir miteinander, damit Verbindung entsteht? Was brauchen wir miteinander, damit Sicherheit entsteht? Ja. Und ich glaube, dass Frauen darunter, also auch die Mütter, aber nicht nur die Mütter, auch die Väter, dass das ein richtig großes Leid ist heute. Wusstest du, dass es Kinderkrankengeld nur für Kinder gibt, die jünger als 12 Jahre sind? Nein. Wer glaubt eigentlich guten Gewissens, dass Kinder, wenn sie krank sind, vielleicht Fieber und Schmerzen haben, dass sie sich ab ihrem 12. Geburtstag dann einen Tag lang selber versorgen und dabei genesen können? Dass es ihnen reicht, wenn die Eltern sich nur kurz morgens und dann abends wieder kümmern, dazwischen mal telefonieren in der Mittagspause? Und was macht das mit den Eltern, wenn sie ihre kranken Kinder zu Hause lassen müssen? Also ich kann mich schon erinnern, dass ich das toll fand, mal ganz alleine zu Hause zu sein. Mit Cola und Salzstangen und mit dem Comicheft, das ich dann rauf und runter gelesen habe. Aber wahrscheinlich war ich da jetzt nicht wirklich krank. Ja, das mit den eigenen Erinnerungen. Und wenn man dann genauer nachrechnet. Die ungleiche Verteilung der Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern, im Privaten wie im Professionellen, hat direkten Einfluss auf die Beziehung. Und allzu oft auch die Machtverhältnisse von Paaren, finanziell und weit darüber hinaus. Also es ist halt ganz häufig so, dass sich zwei Menschen kennenlernen und auch wirklich glücklich sind und eine glückliche Zeit miteinander verbringen. Das sind meistens ein paar Monate, ein halbes Jahr, manchmal auch ein Jahr. Und dann geht es so langsam los mit etwas subtilerem, ja, auch gewaltvollem Verhalten. Asha Hedayati ist Fachanwältin für Familienrecht, Ausländerrecht und Mediation in Berlin. 2023 erschien ihr Buch »Die stille Gewalt – Wie der Staat Frauen allein lässt«. Man würde das eher unter psychische Gewalt verordnen. Das heißt, es kommt zu kleinen Demütigungen, also so kleinen Momenten der Kritik, aber die Kritik wird dann eben nicht mehr irgendwie sachlich formuliert, sondern eben auch beleidigend. Es gibt so ein paar Sachen, die dann, wo die inneren Widerstände der Partner, und das gendere ich mit Absicht nicht, weil fast nur Frauen in meine Workshops kommen, sehr, sehr groß sind und wo man auch fast gar nicht, ja, wo man gar nicht weiß, wie man reagieren soll, wenn man sich vorher keine Gedanken drüber gemacht hat. Also so dieses Thema, naja, wenn du möchtest, dass abends das Geschirr gespült wird, dann spül's halt selber, mir ist das nicht so wichtig. Wo man erstmal gar keine richtige Replik weiß, weil, naja, gut, also wenn mir das nur wichtig ist, dann jo, muss ich das wohl selber machen. Wenn in diese Beziehungskonstellation ein Kind kommt, dann werden die Abhängigkeiten auch immer größer. Und wir wissen beispielsweise, dass ein sehr großer Anteil der Frauen während der Schwangerschaft und im Rahmen der Geburt erstmalig Gewalt erfährt. Das heißt, auch körperliche Gewalt. Und dann ist häufig das Problem, dass es eine Überforderung gibt in der Partnerschaft. Er kann überhaupt nicht sich um die emotionalen Bedürfnisse dieser Familie kümmern. Sie ist häufig für alles zuständig, also für die Harmonie in der Partnerschaft und gleichzeitig auch für die Betreuung der Kinder, also Care auf allen Ebenen. Und die Ambition, bei der anderen Person auch noch was zu bewirken, dass da noch was kommt, dass man nur die richtigen Wörter finden muss, um es zu erklären, was das Problem ist. Oder dass nur dieses Buch gelesen werden muss. Oder ne, dass es irgendetwas geben kann, was die Frau tun kann, um ihren Mann davon zu überzeugen, sich an der Care-Arbeit zu beteiligen. Und das ist nicht der Fall. Das muss man ganz klar sagen. Und es sollte auch nicht die Aufgabe der Frau sein, ihren Partnern das zu vermitteln. Und dann ist aber eben diese Abhängigkeit da. Ne? Dann ist eben dieses Kind da, die Frau ist mit ganz anderen, wirklich existenziellen Bedürfnissen des Kindes beschäftigt, kann sich dann nicht um Trennung und was, wie findet sie jetzt Wohnraum, wie gestaltet sie jetzt irgendwie ihr Leben, wie findet sie wieder zurück in den Arbeitsmarkt, damit kann sie sich halt überhaupt nicht beschäftigen, muss erstmal irgendwie die Grundbedürfnisse dieses Kindes stillen. Aber diese innere Arbeit, die eigene Sozialisation und die eigenen Bilder auch von Männlichkeit, von Weiblichkeit zu überwinden, das ist was, was jemand alleine machen muss und da auch eine intrinsische Motivation finden muss, um das zu tun. Und es gibt nichts, was eine Frau machen kann, um jemanden dazu zu bewegen, das zu tun. Denn das hat oft so viele Implikationen, weil diese Männer gar über ganz viele Sachen nachdenken müssen, über ihren Blick auf die Welt, über die Perspektive, mit der sie bisher durch die Welt gegangen sind, ihre eigene Kindheit, die Beziehung zu ihren Eltern. Es gibt ganz viele Themen, die davon berührt sind. Also es wird erstmal dadurch ein Risiko, dass die Betroffenen in der Regel wenig oder gar kein eigenes Einkommen haben, also komplett wirtschaftlich abhängig werden von den Partnern. Das macht die Trennung enorm schwierig. Und wenn sie denn dann wieder zurückkehren in den Job, ist es häufig eine Teilzeitbeschäftigung. Auch das ist mit Altersarmut verbunden. Und das hat auch was mit Emanzipation zu tun. Also dieser Emanzipationsprozess kann leider auch durch Care-Arbeit eingeschränkt werden. Emanzipation meint der Definition nach die Befreiung aus einem Zustand der Abhängigkeit. Sie kann von oben herab, hierarchisch gewährt oder von den Betroffenen selbst erkämpft werden. Oft handelt es sich um einen sich gegenseitig verstärkenden Prozess. Es ist immer so interessant, weil der Blick oder der Schwerpunkt der Betrachtung liegt immer auf der Frau. Ne? Die Frau soll sich frei machen, die Frau soll von ihm fordern, dass er jetzt mehr Care-Arbeit übernimmt. Die Frau soll sich emanzipieren. Aber ich glaube, wir müssen auch manchmal ein bisschen weg davon kommen, sagen mal, wenn wir an Emanzipation denken, denken wir ja immer an die Frau, die sich emanzipieren soll. Am Anfang ist die ungleiche Verteilung der Sorgearbeit, die bereits Kinder früh in ihrem Leben lernen und als normal akzeptieren. Jungen bekommen tatsächlich im Durchschnitt mehr Taschengeld und die teureren Geschenke zu Weihnachten und Geburtstagen. Und Mädchen werden sehr viel früher in die alltägliche Familienarbeit mit einbezogen und übernehmen bald selbst Verantwortung. Care-Arbeit ist weiblich konnotiert. Das ist statistisch nicht nur in den Familien so. Dieses eingeschränkte Rollenbild wird in der Werbung, in Büchern und Filmen, von der Spielwaren-, Textil- und Lebensmittelindustrie munter reproduziert und zementiert. Und auch die Abwertung des Weiblichen beginnt früh in der Kindheit, wenn »du Mädchen« als Schimpfwort durchgeht und körperliche Übergriffe durch Jungen mit ihrer Jungenhaftigkeit, also biologisch, entschuldigt werden. Wie wäre es, wenn wir gesellschaftlich, als Eltern und pädagogische Fachkräfte, als Unternehmen und in der Werbung, in Witzen und Geschichten, wenn wir als erwachsene Vorbilder darauf hinarbeiten, dass Jungen eine positive Care-Biografie entwickeln können. Dass sie sich ihre kindliche Empathie und Fürsorglichkeit bewahren können. Wenn wir uns eben Gewaltprävention anschauen, dann manifestieren sich da auch immer wieder Geschlechterrollen, die reproduziert werden. Das heißt, diese Sozialisierung wirkt wahnsinnig stark. Und sie, im Moment wirkt sie leider halt immer noch so, dass vor allem Frauen sich diesen Schuh anziehen. Ich muss mich um alle kümmern. Aber das zeigt ja, wie gut man das lernen kann. Also ich würde natürlich gerne Frauen auch davon befreien, aus dieser Hyperverantwortlichkeit, indem man sie eben besser aufteilt. Das heißt, im Prinzip sollten ja alle Menschen so hyperverantwortlich erzogen werden und sich um das Wohl der anderen kümmern. Franziska Schutzbach, Soziologin. Wenn es immer wieder heißt, die Mutter oder die Frau ist zuständig, sie ist die Fürsorgliche, sie ist die Harmonieschaffende, das führt bei Mädchen dazu, dass sie in Partnerschaften immer denken, sie müssten den Partner heilen, sie müssten nur noch mehr Harmonie schaffen. Und die Männer, also die Kinder, die Jungs, die lernen, dass sie nicht fürsorglich zu sein brauchen, dass Liebe und Empathie nicht belohnt wird. Ja, ich finde das enorm traurig und schade, dass Männlichkeit immer noch in der breiten Kommunikation nicht mit Fürsorge und Sorge konnotiert ist. Boris von Hesen, Autor und Männerberater. Ich wünsche mir, dass wir endlich auch mehr von Männern fordern, dass sie sich emanzipieren und Verantwortung übernehmen für ihr Verhalten. Und dazu gehört auch, die Partnerin zu sehen und ihr diesen Freiraum zu schenken und zurückzutreten. Und sich auch für die Partnerin wünschen, dass sie sich weiterentwickeln kann. Dass sie merken, sie wünschen sich auch eine Partnerin, die frei ist, die wächst, deren Persönlichkeit sich frei entwickeln kann. Und das ist schade, weil am Ende alle verlieren. Die Frauen, die im Grunde genommen sich um alles kümmern müssen, was zu Hause abläuft mit den Kindern und die aber vielleicht Fähigkeiten und Kapazitäten hätten, im beruflichen Leben Erfolge zu erzielen. Und die Männer, die von ihrer Familie getrennt werden, nicht gut leben, sich ungesund ernähren, häufig dann auch zu viel trinken, aber die gerne sich kümmern würden. Ja, wir haben halt einfach jetzt eine Geschichte der Moderne, die sehr stark eben auf eine eigentlich rücksichtslose Menschenbilder und auch Naturbilder aufgebaut hat. Und die so schnell können wir uns die natürlich nicht abtrainieren. Das ist ein langwieriger Prozess. Was ich möchte, ist, dass wir versuchen, ein bisschen wegzukommen von diesem individuellen Blick darauf. Das heißt, nicht unbedingt immer nur die Resilienz und Widerstandsfähigkeit der einzelnen Personen feiern dafür, dass sie es eben geschafft haben, sondern gucken, dass wir eine Gesellschaft schaffen, die weniger traumatisch ist. Weil Mädchen schon sehr viel früher in die alltägliche Familienarbeit einbezogen werden, haben sie weniger frei verfügbare Zeit für sich. Weil Frauen auch heute noch den weit überwiegenden Teil der privaten Sorgearbeit übernehmen, geraten sie oft in eine finanzielle Abhängigkeit bis hin zur Altersarmut. Weil Care-Berufe, in denen über 80% Frauen arbeiten, deutlich schlechter bezahlt werden als andere Branchen, wird diese Abhängigkeit, diese Unfreiheit weiter verstärkt. Weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen, beispielsweise durch Ehegattensplitting, Familienmitversicherung oder das Primat der informellen Pflege, nach wie vor die Ungleichheit in Paarbeziehungen belohnen. Und weil wir im eigenen Sprechen und als Gesellschaft Care-Arbeit nicht wertschätzen, finanziell nicht und sozial, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine Form des Zusammenlebens entwickelt, die Nutzen und Lasten der Care-Arbeit extrem ungleich verteilt. Die Forschung zeigt, dass der Mensch von Natur aus ein Statuswesen ist. Das ist erstmal überraschend, weil wir wissen, 99% der Menschheitsgeschichte haben wir in Jäger- und Sammlergesellschaften gelebt, die normalerweise sehr egalitär sind. Aber man kann das sehr deutlich nachweisen. Und der Respekt und der Status in egalitären Gesellschaften wird meistens erworben durch prosoziale Eigenschaften, durch prosoziales Verhalten. Und das Interessante also ist, irgendwo in der Menschheitsgeschichte haben wir verändert, was Menschen machen müssen, um Status zu gewinnen in der Gruppe, Ansehen, Respekt in der Gruppe zu haben. Diese Vulnerabilität der menschlichen Existenz, das erleben alle. Und ich glaube, wenn wir mehr darüber sprechen, also wirklich auch auf dieser persönlichen Erfahrungsebene Menschen abholen, dann gibt es schon eine Chance, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es nur funktionieren kann, wenn wir Herrschaftsverhältnisse, Ausbeutungsverhältnisse wirklich überdenken und ein anderes Verständnis von Leben entwickeln. Wir müssen wieder daherkommen, das zu respektieren und wertzuschätzen, was mitmenschliche Eigenschaften sind. Warum kriegt nicht ein Mensch, der vielleicht seinen ganzen Lebensweg aufhört, seinen Beruf an den Nagel hängt, um zum Beispiel die Eltern zu versorgen? Diese Person müsste ein riesiges Ansehen haben, einen riesigen Respekt in der Gesellschaft. Es mag für die Politik und vor allem für Unternehmen angebracht erscheinen, Care-Arbeit und ihre Verteilung zwischen den Geschlechtern als private Angelegenheit zu betrachten und sich damit nicht zuständig zu fühlen. Ob das fair ist und gesellschaftlich verantwortungsvoll, ist eine Sache. Die entscheidende Frage ist aber, ob das eine wirtschaftlich wirklich kluge Haltung ist. Die ungleiche Verteilung der privaten Sorgearbeit ist einer der Hauptgründe, weshalb sich heterosexuelle Paare trennen. Die mangelnde finanzielle Wertschätzung von Care-Arbeit führt dazu, dass die Betreuungssysteme ihren Aufgaben längst nicht mehr gerecht werden können. Die hartnäckig ungleiche Verteilung der Sorgearbeit führt dazu, dass Frauen in ihrer Erwerbstätigkeit zurückstecken. Die mangelnde finanzielle Wertschätzung von Care-Arbeit ist einer der Gründe, dass Frauen in die Altersarmut rutschen. Eine fairere Verteilung der privaten Sorgearbeit wäre eine geeignete Maßnahme gegen den Fachkräftemangel und würde zusätzlich die individuelle Zufriedenheit der Menschen erhöhen. Die faire Verteilung der Sorgearbeit ist die Grundvoraussetzung für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Wir leben in einem Wechselspiel zwischen unserem eigenen Menschenbild und dem Menschenbild, das uns umgibt, oder den Menschenbildern, die uns umgeben. Und das ist ein ganz, ganz intensives Wechselspiel, was man eigentlich beschreiben kann als eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also diese Erzählung, das ist der Hobbesche, Thomas Hobbes, dieser englische Philosoph, der vom Menschen, der Mensch ist den Menschen ein Wolf, ja, diese extrem pessimistische, negative Erzählung, dass der Mensch eigentlich andere Menschen auslöscht oder nur auf seine eigenen Interessen bedacht ist, das ist auch eine total ideologische Erzählung. Das eine ist, dass wir eine starke Tendenz haben, einem Menschenbild zu frönen, dass der Mensch von Natur aus eher egoistisch, eher auf Konkurrenz gepolt ist und materialistisch ist, was dazu führt, dass für uns die entscheidenden Motivatoren sind nicht irgendwelche prosozialen Eigenschaften, sondern mehr als die anderen zu verdienen, einen höheren Bonus zu haben. Also all das, was uns eigentlich vereinzelt und nicht zu einer Gemeinschaft zusammenbringt. Wenn alle egoistisch sind, dann dürfen sie sich auch erlauben, dauernd nur nach ihren eigenen Profiten sich zu verhalten. Wenn ich davon überzeugt bin, es gibt Trittbrettfahrer, und zwar eigentlich alle, und der Ehrliche ist immer der Dumme, was will ich naheliegenderweise machen? Ich werde selber Trittbrett fahren und bin damit aber selber wieder ein Beispiel dafür, dass die Menschen da draußen so sind, nämlich Egoisten. Also mit dieser Idee, dass der Mensch von Natur aus ein Homo economicus ist, also ein permanent wirtschaftlich handelnder Mensch, der also nichts anderes tut in seinem Alltag, als eben ökonomischen Interessen zu folgen und sein Geld zu vermehren. Und dieser Homo economicus ist natürlich eben eine sehr männlich geframte Figur. Der ehemalige CEO von General Electric hat ein System entwickelt, das im Team vorab ist klar, am Ende des Jahres werden 10% befördert und 10% werden entlassen. Die Idee dahinter war eigentlich eine relativ logische. Die Sorge dafür in diesem stetig sich ändernden Wirtschaft, dass die Menschen die ganze Zeit angehalten werden müssen, immer neu sich zu motivieren, neu zu lernen, nie aufzuhören, nie einzurosten, immer weiter zu. Und der Mensch ist von Natur aus faul. Deswegen müssen wir entweder eine Konkurrenzsituation schaffen oder wir müssen Zuckerbrot und Peitsche anbieten, damit der Mensch von außen her motiviert wird. Ausgeklammert wurde aus dieser Figur, dass alle Menschen ja trotzdem immer noch sehr profane oder eben wichtige Bedürfnisse haben, wie zum Beispiel versorgt und geliebt und gepflegt zu werden. Und wir haben aber jetzt mit dieser nationalökonomischen Figur des Homo economicus eigentlich ein völlig falsches Menschenbild entwickelt, das eben davon ausgeht, dass der Mensch eigentlich unverletzbar ist, dass er permanent ökonomisch handelnd, rational durch die Gegend läuft. Einzige Problem ist, es funktioniert nicht. Was man aber auch eigentlich mit ein bisschen Menschenerfahrung hätte erkennen können, und tatsächlich, was man festgestellt, was es gefördert hat, war, hinter dem Rücken reden, also dem Chef zu suggerieren, dass diese geniale Idee des Teams eigentlich ja von mir kommt. Wir sehen ja, wohin das führt, nämlich in gesamtgesellschaftliche Schäden. Ob es jetzt Umweltschäden sind, ob es wirtschaftliche Schäden sind, ob es Straftaten sind. Also dieser zügellose, ich will mich durchsetzen gegen andere, führt letztendlich in Desaster. Interessanterweise gibt es eine Reihe von Studien, die zum Beispiel Leistungen beurteilt haben im Vergleich Konkurrenz zur Kooperation. Im Schnitt ist die Kooperation produktiver. Das klingt jetzt vollkommen kontraintuitiv, aber ein ganz simpler Gedanke zum Beispiel aus dem Sport wieder. Im Fußball, wenn ich ein Tor mehr habe, mache ich das, dass ich einfach das Ding über die Zeit schaukle. Ich muss gar nicht besser spielen als mein Gegner. Ich muss nur ein Tor mehr machen. Das heißt nicht, dass ich besser gespielt habe. Ich muss nicht mein Bestes geben, was ja im Leistungsgedanken eigentlich entscheidend sein sollte. Ich muss besser als mein Gegner sein. Und wenn ich sicherstelle dabei, dass mein Gegner einfach unfassbar schlecht ist und eine komplette durchschnittliche Leistung reicht, habe ich mein Konkurrenzziel erreicht. Aber es hat nichts mit meiner eigenen Leistung zu tun. Knapp 80% der Wirtschaftsstraftaten werden von Männern begangen. Die ganz großen Fälle, die wir ja auch alle kennen, wie Cum-Ex, Wirecard, Volkswagen-Skandal, eigentlich alle großen Skandale, bis auf einen in den letzten Jahren, wurden von Männern begangen. Da erkennen wir genau diese ganze kulturgeschichtliche und mit ökonomischen Verhältnissen zusammenhängenden Prägungen, die letztlich einfach ein Menschenbild bedienen, immer und immer wieder, das einfach faktisch nicht stimmt. Wir sind nicht unabhängig und selbstständig im Prinzip, ja. Also wir sind zu ganz kleinen Teilen sind wir das nur. Und in großen Teilen sind wir abhängig davon, geliebt und unterstützt und versorgt und ja, zu werden. Also es verschwinden grundsätzliche Grundideen in unserem Denken, wie halt der Leistungsgedanke und der Konkurrenzgedanke. Und warum bei der Kooperation? Kooperieren macht doch eigentlich Spaß. Und jeder kann das reinbringen, wo er am besten ist. Und man wird halt ganz konkret gewertschätzt. Das ist ja das, weshalb Kooperation so gut funktioniert. Deswegen glaube ich auch, dass halt bei den ganzen Konkurrenzdenken wir von ein paar grundsätzlich falschen oder zumindest hinterfragbaren Mythen ausgehen. Nun wollen wir Abschied nehmen und betrachten das Leben von seinem Ende her. Wie gestalten wir unser Leben nach der Erwerbstätigkeit, wenn allmählich die Kräfte schwinden? Wie bereiten wir uns überhaupt auf das Sterben vor? Warum sollten wir das tun? Obwohl es doch immer zu früh scheint, sich über die eigene Endlichkeit oder den Tod nahestehender Menschen Gedanken zu machen. Und das ist mir auch wichtig, weil ich trotz dieses Jobs, an dem es ja immer darum geht, zu trennen und zu scheiden und schnell wegzugehen aus diesen Beziehungen, schnell wegzukommen, glaube ich eigentlich sehr, sehr stark an die heilende Kraft von Liebe. Und damit meine ich gar nicht unbedingt nur die partnerschaftliche Liebe, aber auch also die Liebe in Communities, die Liebe von Freundinnen, von dieser sozialen Gemeinschaft, aber eben auch die Liebe von einem Partner, der einem zeigt, es kann auch schön sein. Ich glaube, wir kommen jetzt direkt an der Familie von Friedrich Engels vorbei. Also Friedrich nicht, der liegt vor England im Meer, also ist irgendwie verstreut worden. Aber seine Brüder und sein Vater, glaube ich. Martina Hahn ist Mediendesignerin. Sie arbeitet ehrenamtlich als Sterbebegleiterin und hat vor kurzem ihre Ausbildung als Kapellenwartin abgeschlossen. Ich mag die Ruhe, die auf Friedhöfen ist. Ich finde Gräber spannend, also interessant, wie sie gestaltet sind. Und bin als Kind schon immer mit meinen Großeltern, also mit meiner Großtante und meiner Oma auf den Friedhof gegangen. Und weiß ich nicht, ich habe da eine positive Erinnerung dran. Also, ich habe mich heute schon um mich selber gekümmert, indem ich ein bisschen länger geschlafen habe und mir Zeit genommen habe, einen Tee zu trinken. Monika Brühl ist Hebamme im Bonner Geburtshaus. Zu Hause pflegt sie ihren Mann. Ich habe mich um meinen Mann gekümmert, indem ich ihm so viel Selbstständigkeit wie eben möglich gelassen habe und Geduld entwickelt habe, bis er sich selber angezogen hat und nicht schnell gemacht hat. Und dann habe ich mich um ihn gekümmert, indem ich ihm die Schuhe bzw. die Strümpfe und die Schuhe angezogen habe, weil er das wirklich nicht selber kann. Ja, also erstmal habe ich ja normal gearbeitet, ich bin immer noch selbstständig, weil ich ja dann eben doch noch mein Geld verdienen will. Damit habe ich also auch meinen Tag angefangen und einfach Aufträge erledigt, Druckaufträge fertig gemacht und so. Und dann bin ich zu dem Friedhof an der Gartaleihe gefahren, wo ich sozusagen meine erste Trauerfeier hatte als Kapellenwartin. Das Wort ist auch neu für mich, das kannte ich vorher auch nicht. Und dabei die Mühe, die mir das macht in meinem Alter, das zu tun, einem halbgelähmten Bein einen Schuh anzuziehen, braucht Kraft. Das wahrzunehmen, mir die Zeit zu nehmen, meine eigene Ermüdung zu spüren. Da habe ich dann die Kapelle aufgeschlossen, die Sicherung reingedreht, Lampen angemacht, Kerzen angezündet. Die Floristin war schon da, hat also alles sehr schön dekoriert. Blumen lagen schon auf den Stühlen. Dann habe ich geguckt, wo das Grab ist. Das war schon ausgehoben. Und mein Mann hat sich um mich gekümmert, indem er meine Hand genommen hat und sich mit einem Kuss bedankt hat. Also, das war eine Urnenbeisetzung. Dann kam der Bestatter mit der Urne, die Sargträger. Ein Sargträger, der noch extra dabei war, falls ich irgendwas nicht kann und nicht weiß und so, der netterweise Rückendeckung gegeben hat. Und als ich gegangen bin, dasselbe nochmal getan hat und mich angelächelt hat und gesagt hat, geh nur, ich komm klar. Und das Telefon ist da, wenn ich dich brauche, dann rufe ich dich an. Ja, und dann kam die Trauergemeinde, die ich reingelassen. Dann war die Trauerfeier. Dann hat der Priester geschaut, dass ich die Tür aufgemacht habe. Dann habe ich die Tür aufgemacht. Dann ist er rausgegangen, dann sind die Sargträger gekommen, haben die Urne geholt und sind alle zusammen zum Grab. Ich habe zugemacht, Kerzen ausgemacht, Lichter ausgemacht und abgeschlossen. Ja, das war sozusagen mein erster Arbeitstag. Care-Arbeit, das wird angesichts eines neugeborenen Kindes schnell klar. Fürsorge ist die Grundlage unseres individuellen und gemeinschaftlichen Lebens. Wo sie ausbleibt, ist es schnell vorbei mit der Menschenwürde, der freien Entfaltung der Persönlichkeit und der körperlichen Unversehrtheit. Wir kommen als extreme Frühgeburten auf diese Welt und sind deshalb am Anfang des Lebens und über Jahre hinweg auf die bedingungslose Fürsorge unserer Mitmenschen angewiesen. Die individuellen und gesellschaftlichen Konsequenzen sind gravierend, wenn diese Unterstützung nicht angemessen erfolgen kann oder gar ausbleibt. Das Empörende an dem Ganzen ist eigentlich, dass wir es alles wissen. Also es liegt auf dem Tisch und es wird nicht mal geleugnet, aber es wird eigentlich im Prinzip mit einem Schulterzucken so entgegengenommen. Julian Schmitz, Kinder- und Jugendpsychiater. Das ist, glaube ich, das, was viele Menschen fassungslos, hilflos macht und dann auch ausbrennt, weil man so das Gefühl hat, es ist doch vor unseren Augen und wie kann das sein? Und man das irgendwann einfach nicht mehr greifen kann. Und am Ende des Lebens? Der zivilisatorische Fortschritt macht es für viele Menschen möglich, länger zu leben, als sie eigenständig für sich selbst sorgen können. Und das gilt nicht nur im Falle einer offensichtlichen Pflegebedürftigkeit, sondern beginnt schon viel früher, wenn uns die alltäglichen Aufgaben und Verpflichtungen schwerer fallen. 20. Dezember. Ich schlafe jeden Tag zwischen 12 und 15 Stunden. Ich habe Phasen, in denen fühle ich mich fit und gesund. Aber was ist eigentlich mein Maßstab? Wann war ich das letzte Mal wirklich bei 100%? Irgendwann vor der ersten Infektion, aber die ist jetzt über 2 Jahre her. Was weiß ich denn, wie ich mich damals gefühlt habe? Für heute fühlt es sich jedenfalls fit und gesund an. Für ein paar, manchmal auch nur wenige Stunden. Und dann merke ich, wie ich den Faden verliere in Gesprächen. Ich abwesend wirke. Abgeschlossen von meiner Umwelt. Ich weiß auch nicht wo. 3 bis 5 Stunden fühlen sich gut an. Und die restlichen 5 bis 3 Stunden geht so. In allen Abstufungen. Bis zum Tiefschlaf. Ich habe so wenig Zeit mit meiner Frau, meinen Kindern. Ich war doch immer da. Tagebuch von Konstantin. Es kommt jemand in die Notaufnahme ins Krankenhaus und man sieht tatsächlich, ja, dem geht's nicht gut. Und man fragt sich ja, was kann dahinter stecken? Markus Neef arbeitet als Oberarzt in der Inneren- und Palliativmedizin in Siegburg. Im Klinikalltag hat er es immer wieder mit Menschen zu tun, die er nicht heilen kann, weil sie im eigentlichen Sinne gar nicht krank sind. Und am Anfang denkt man immer, ja, da muss ja eine akute Ursache dahinter stecken. Und dann ist es häufig so, dass man dann auch eine Diagnose stellt und sich dann nach einer Weile fragt, ja, vielleicht stimmte das auch gar nicht. Vielleicht hat er auch gar keine Blasenentzündung gehabt, sondern ist schon eine ganze Weile so bettlägerig oder gar nicht oder nur noch so ganz knapp mobil und schwach und so. Ja, also das ist jemand in der Grauzone. Ja, da denken die Leute aber nicht drüber nach, dass es irgendwann selber mal so sein kann, ne? Dass es irgendwann mal selbst auf sie zukommt. Aber da muss sich jeder, sollte sich eigentlich mit dem Thema auch mal auseinandersetzen. Anja arbeitet als Altenpflegerin. Also, ne, ob jung, ob alt, ich sage auch Mann und Frau, es kann jeden treffen. Ne? Und manchmal kommen auch jüngere Leute schon im Altenheim, weil sie einfach durch Unfälle oder sonst was so pflegebedürftig sind, ne, dass die Familie den Aufwand nicht mehr bringen kann. Also die Grauzone ist ein Wort, was ich sehr mag. Die Menschen in dieser Grauzone sind zum großen Teil natürlich nicht im Krankenhaus, aber die Menschen in dieser Grauzone können, wenn noch ein bisschen was hinzukommt, was ihr Leben noch ein ganz bisschen schwieriger macht, ins Krankenhaus kommen. 16. März. Ich war zum ersten Mal seit meiner Infektion im Winter 21/22 auf einem Konzert. 3.000, 4.000 Leute. Und eine zweite Person habe ich gesehen mit Maske. Wir haben uns angelächelt, aus der Ferne. Ein kurzer Augenblick von Gemeinsamkeit und Verständnis. Ich hatte mir überlegt, ob ich es ohne Maske riskieren sollte. Aber diese vielen Menschen um mich herum, das war so beklemmend. dass ich ohne Maske und Gehörschutz direkt wieder gegangen wäre. Und oft habe ich die Augen zugemacht, um die Musik und Atmosphäre wirklich genießen zu können. Was für andere wieder normal geworden ist, fühlt sich für mich übergriffig an. Rücksichtslos. Eine Barriere, die mich irgendwie ausschließt. Auch wenn ich dabei sein kann, körperlich. Ich spüre, was es bedeuten mag, wirklich ausgeschlossen zu sein. Wenn eine Teilnahme auch bei bestem eigenen Willen nicht möglich ist. Tagebuch von Konstantin. Und dauernd, immer, jeden Tag, jede Woche sind Menschen auch auf der Station, für die ich zuständig bin, die nicht im Krankenhaus sein müssten, aber weil sie in dieser Grauzone sind, auch jetzt mal nicht schnell aus dem Krankenhaus wieder weg können, weil es keine sinnvolle Versorgungssituation gibt oder weil die Versorgungssituation, aus der sie kommen, jetzt nicht mehr geeignet ist oder vorher schon ungeeignet war und man sich natürlich auch häufig fragt, wie das überhaupt gut gehen konnte. Und ja, das sind so diese Grauzonen-Menschen. Auch so sollte man mal denken, ne? Man muss nicht unbedingt erst 80 sein, um im Altenheim zu landen, ne? Das ist das Problem, dass die Menschen da sind, die so Scheuklappen einfach, ne? Dieser ältere Herr, an den ich gerade denke, der hat eine Lebenspartnerin, die bisher noch nicht aufgetaucht ist im Krankenhaus, von der ich auch immer nur höre, dass sie mit der Assistenzärztin telefoniert, die zuständig ist, und die berichtet auch, ja, die Lebenspartnerin sagt, das geht so nicht mehr zu Hause und das ginge schon lange nicht mehr. Und man bekommt so ein bisschen den Eindruck, dass sie das auch ganz okay findet, dass ihr Partner jetzt mal im Krankenhaus ist und sie sich vielleicht im Moment nicht kümmern muss. Also das höre ich halt auch oft. Ja, ich muss mich mal um meine Pflegevollmacht kümmern und für meine Vorsorgevollmacht, ne, und so. Und diese ganzen Zettel, und das hat ja mit Müssen überhaupt nichts zu tun. Also man hat halt die Chance, das niederzulegen. Ja, der ältere Herr hat keine Vorsorge getroffen für diesen Fall, aber warum auch aus seiner Wahrnehmung, es war ja alles in Ordnung, hat keinen Pflegegrad, der muss jetzt erst beantragt werden. Ich glaube, das ist schwierig, dass da so wenig drüber geredet wird und immer erst, man schiebt es so weg. Der medizinische Dienst muss ins Krankenhaus kommen, um den Pflegegrad zu beurteilen, weil ich ihn ja nicht nach Hause entlassen kann. Dann muss ein Pflegedienst gefunden werden. Und dann wird halt so Holter die Polter viel entschieden. Und oft landen halt Menschen dann auch in einem Heim und haben auch nicht Abschied genommen von ihrem Zuhause, von ihrem Leben. Und einfach, weil alles so furchtbar ist. Und dann noch mal im hohen Alter diese Herausforderung, sich neu einleben zu müssen. Und vielleicht, wenn es dann gut geht, in Anführungsstrichen, kann der ältere Herr wieder in die Umgebung, in die er gerne möchte, nämlich wieder nach Hause. Und dann geht das hoffentlich gut mit einem Pflegedienst, der 2 oder 3 Mal am Tag kommt und ihm dann hilft bei der täglichen Versorgung und der Verrichtungen, die so gemacht werden müssen. Also mir ist das durch diesen Beruf, als ich damit angefangen habe, sehr viel bewusster auch geworden, ganz ehrlich. Was ist, wenn du mal alt wirst? Na? Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem Altwerden habe ich nicht wirklich Angst. Aber vor dement werden, davor habe ich Angst. Das ist wirklich so. Ich denke immer, hoffentlich passiert mir das nicht. Die Grauzone setzt sich zu Hause fort. Man versucht das vorher gut auszuleuchten aus der Ferne. Das ist selten bis nie so, dass jemand mal zu dem nach Hause fährt und guckt, wie ist das denn da? Wir haben da jetzt viel Erfahrung mit und nach einer Weile weiß man, dass das zu der Tätigkeit dazugehört. Ja. Aber man denkt natürlich schon mal als Arzt gerne, ja, ich möchte doch eigentlich die Leute gesund machen oder ihnen helfen, wenn sie krank sind. Und wenn man das frühzeitig kommuniziert und mitteilt, ist das natürlich eine wahnsinnige Hilfe für die anderen, weil sie einfach wissen, was Sache ist. Und für einen selber, weil man kriegt, was man will. Was ja irgendwie eigentlich das Beste ist, was einem in so einer Situation passieren kann. Und da muss man dann jetzt in unserem Bereich erst auch so ein bisschen reinwachsen, dass man weiß, ja, das gehört auch zu den Aufgaben dazu und ist gar nicht unbedingt das, was man sich unter ärztlicher Tätigkeit so vorstellt. Also das sind ja ganz viele Sachen, die weiß ich oft gar nicht. Wenn ich kein Pflegepersonal habe, die sagen können, nee, oder wo ich zugucken kann, ne, wie der Umgang ist, dann weiß ich das nicht, was das für ein Mensch ist. 15. Oktober. Ich kann den Schein wahren. Nicht nur im Privaten, sondern auch beruflich. Ich bin selbstständig. Und den einen oder anderen Auftrag schaffe ich noch, wenn in den Tagen darauf nichts Dringendes ansteht. Und die Routine hat mich bisher auch in wichtigen Meetings immer noch über die Aussetzer hinweg gerettet. Und weil wir im Team arbeiten, fragt auch niemand, wie klein mein Anteil am Ende war. Keine Lücke im Lebenslauf, also trotz monatelanger Krankschreibung. Und ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Und wie lange das noch gut geht. Tagebuch von Konstantin. Hast du schon mit deinen Eltern gesprochen, was sie für Vorstellungen haben, wenn sie dann mal nicht mehr für sich selber sorgen können? Nicht wirklich. Liegt sicher auch an mir, aber irgendwie war da schon immer meine Schwester die Ansprechpartnerin. Seit wann eigentlich? So reproduziert sich das System. Ja, aber das war mal anders. Als ich Zivildienst gemacht habe, wurde meine Oma pflegebedürftig. Und da bin ich mit eingesprungen. Hatte ja auch einfach mehr Erfahrung und Wissen über Lager- und Hebetechniken. Irgendwie ging uns das wieder verloren. Ich hoffe mal, dass deine Schwester da nicht so reinschlittert wie ich, sondern eine bewusste Entscheidung treffen kann. Ja, irgendwie bin ich da fein raus. Aber zu einer Pflegebeziehung gehören ja immer auch zwei. Die Pflegenden und die Gepflegten. Und wenn die einen nicht wollen oder andere Vorstellungen haben, wird es schwierig. Ich denke nicht, dass sich meine Mutter von mir würde pflegen lassen wollen. Aber explizit gefragt hast du auch nicht, oder? Eine der größten Krankheiten, also mit den gravierendsten Folgen, so viel wie 15 Zigaretten am Tag oder starkes Übergewicht oder sehr heftiger Alkoholkonsum, ist Einsamkeit. Und unter Einsamkeit verstehe ich jetzt nicht die selbstgewählte Einsamkeit wie der Mönch oder ich gehe als Einsiedler, um nachzudenken, sondern die ungewählte Einsamkeit, zu der ich aus irgendeinem Grunde verdammt bin. Ja, Zugehörigkeit. Wir fühlen uns hier tatsächlich zugehörig. Und wir haben es uns ausgesucht. Wir sind nicht hierher gekommen, weil wir in irgendeiner Form gedrückt waren oder das Gefühl hatten, es muss was passieren. Im Gegenteil. Doris und Bernhard sind schon in ihren frühen 70ern in eine Seniorenresidenz gezogen, um sich gut, bewusst und ohne äußere Zwänge in eine neue Umgebung und Lebensphase eingewöhnen zu können. Wir haben 4 Jahre, bevor wir hierher gezogen sind, wir sind jetzt seit 2017 hier, Anfang 2017. 4 Jahre, bevor wir hierher gezogen sind, haben wir den Beschluss gefasst, haben uns darauf vorbereitet, haben Möbel entsprechend umgestellt, damit das hier alles so funktioniert, wie wir das gerne möchten. Haben aufgehört, Geschirr zu kaufen, wir brauchen nicht mehr so viel. Da sind wir umgezogen. Und seitdem gehören wir hier zu diesem Haus. Klar, also jeder kennt das, sich einsam zu fühlen, ist nicht schön, aber das Ding ist, es macht auch wirklich krank und nachweisbar krank. Es gibt eine Metastudie mit 3,4 Millionen Teilnehmern, also Metastudie heißt, dass ganz, ganz viele Studien zusammengefasst und einen Überblick geschaffen worden sind. Und die kommt halt zu diesen Aussagen, also 15 Zigaretten am Tag, starker Alkoholkonsum, starkes Übergewicht, das ist das Äquivalent zu ungewollter Einsamkeit. Das heißt also ganz klar, wir sind füreinander, für das Mitleben geschaffen und nicht jeder in seiner Ecke. Und ich genieße die Menschen, die das machen. Also alle Menschen, die ich hier in diesem Kontext bisher kennengelernt habe, die fand ich alle angenehm. Und ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Also entweder mag ich den Schlag Menschen oder die Beschäftigung mit dem Tod setzt vielleicht auch einfach Prioritäten, dass das in der Kommunikation passt. Oder die sind vorsichtiger, weil sie halt irgendwie viel mit Leuten zu tun haben, die zurückgenommen sind. Keine Ahnung. Aber das hat mich überrascht, dass die Leute hier so nett sind. Wir sind tatsächlich eine große Familie. Interessanterweise, man kennt hier sehr, sehr viele Menschen sehr gut. Man ist sehr freundlich miteinander. Und man fühlt sich irgendwie doch zusammengehörig. Die meisten zumindest. Es gibt ja überall Ausnahmen, das ist klar. Aber die Auswahl der Menschen, mit denen man zusammen sein mag, hier in diesem Haus, ist deutlich größer als draußen. Einsamkeit ist in dem Sinne keine Krankheit, auch wenn sie ansteckend ist. Dennoch gehört sie zu den großen Herausforderungen westlicher Gesellschaften. Großbritannien zum Beispiel hat ein Ministerium für Einsamkeit eingerichtet. Und seit 2022 arbeitet auch das Bundesfamilienministerium an einer Strategie gegen Einsamkeit. Überraschend ist, dass nicht nur ältere Menschen jenseits der 75 Jahre betroffen sind, sondern vor allem junge Mütter und Alleinerziehende und, das mag überraschen, Studierende und insgesamt junge Menschen in sozialen Umbruchssituationen. Und die Pandemie hat das Ihrige dazu beigetragen, diesen Zustand zu verschärfen. Über 10% der Menschen in Deutschland leiden unter Einsamkeit. Shen, wenn du bist ein Mensch, welche ist, ich wusste gar nicht, dass ich bin für sowas geboren. Ich war eine Frau, welche hat eine Firma geleitet in Polen. Ich habe Erfolg gehabt, ich habe viele Freunde und tolle Leben gehabt. Ich habe nie gedacht, dass ich konnte Pflegeperson werden. Betty stammt aus Polen und ist eigentlich Journalistin. Sie lebt und arbeitet seit vielen Jahren als 24-Stunden-Inhouse-Pflegerin in Deutschland, hat dafür ihren Sohn bei den Großeltern gelassen und sieht ihre Familie nur noch in sehr unregelmäßigen Abständen. Und Tag zu Tag hat das mir, ich habe nicht mit meiner Oma, nicht mit meiner Opa so viel Zeit gehabt zum Beispiel. Und die älteren Menschen können uns auch ganz viel geben. Die haben mir viel Ruhe gegeben und ich habe auch manchmal meine Probleme vergessen. Die Probleme, welche habe ich mitgeschleppt von Polen nach Deutschland. Wir sind auch heute, leben wir in sehr starkem Maße nach dem Motto Live Your Age. Wenn man also seinem Alter gemäß lebt, müssen wir feststellen, geht es uns richtig gut. Weil man sich anpasst. Man ist auch in manchen Dingen nicht mehr so schnell und man will es auch gar nicht sein. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, was ist jetzt? Geht es mir damit gut? Und solange ich im Spüren und im Sein bleibe, ist es okay. Und sobald ich anfange in der Normalität dieser Gesellschaft zu denken, wird es unruhig. Und dann frage ich mich, ob das dann richtig ist, was ich hier mache und ob ich nicht mehr Ansprüche entwickeln soll an mein Alter. Und da habe ich gedacht, ja, ich habe noch Leben vor mir und die sind gerade am Ende. Und von allem, ich fühle, das ist das, was ich wollte, ganze Leben machen. Um hier in Deutschland als Pflegekraft arbeiten zu können, musste Betty ihre Familie in Polen zurücklassen. Auch ihren minderjährigen Sohn, der damals noch zur Schule ging. Ihre Care-Aufgaben mussten andere übernehmen, in dem Fall die Großeltern. Ob 24 Stunden Inhouse-Pflegerinnen oder medizinische Fachkräfte, die mit tatkräftiger Unterstützung des Gesundheitsministeriums aus anderen Ländern angeworben werden, sie alle hinterlassen in ihren Familien und Heimatländern Sorgelücken, die oft von anderen Frauen aus noch ärmeren Ländern gefüllt werden. Diese sogenannten Care Chains sind keine nachhaltige Lösung, sondern verlagern die Probleme bloß in andere Länder, wo wir die Auswirkungen dann nicht sehen wollen. Ich bin ja auch eine pflegende Angehörige mit einem Mann, der nicht mehr sprechen kann, sich nicht mehr selber versorgen kann und für den ich wie für ein kleines Kind 24 Stunden irgendwie präsent sein muss. Muss heißt, ich habe mich dazu entschlossen, das zu sein und ihn nicht in ein Pflegeheim zu geben. Was man sich überlegt, man fragt sich ja heute manchmal, wie habe ich das eigentlich alles gemacht damals? Wie habe ich das alles zusammengekriegt? Das geht eigentlich gar nicht. Und heute zieht man die Dinge etwas auseinander und das macht eigentlich, gibt einem sehr viel Seelenfriede. Und was ich jetzt lebe, ist, dass ich ganz oft mit dem auf dem Sofa sitze und in die Birken vorausgucke. Spüre, wie er atmet, die Wärme seines Körpers spüre und weiß, dass er die meine spürt. Und damit Wohlbefinden entwickle. Also wir genießen das im Augenblick in vollen Zügen. Wir genießen natürlich auch, dass wir relativ gesund sind. Das macht natürlich eine Menge aus, sodass wir da auch ein bisschen Glück haben. Ich weiß jedes Mal, wenn jemand lächelt, wenn, hey, Betty, du bist mein ganzes Welt, du hast mir so viel geholfen, du hast mir Leben schön gemacht, du bist die Beste für mich, die große Unterstützung und so, da denke ich mir, für sowas kann man zwar nichts kaufen, aber das ist viel mehr wert als ganze Geld. Und ich merke, ich kann mich immer mehr daran gewöhnen, zu sagen, es ist jetzt dran, einfach nur noch so zusammen zu sein. Und sich gegenseitig zu empfinden und da drin sein zu können. Ich glaube, der offene Blick, den verbinde ich mit Würde. Und der muss nicht gesetzt sein, der kann auch gebeugt sein, der kann auch Tränen verschleiert sein oder so. Aber dieses jemandem mit offenen Augen ins Gesicht zu blicken, das ist würdevoll, glaube ich. Also das ist diese Freude, in Augen von anderen Leuten zu sehen und diese Dankbar. Die sind ganz oft, das sind alleine, die haben Familie, aber die Familie hat sein Leben und die sind mit uns wie mit Kindern auch zusammen und ganz oft richtig dankbar für alles. Und das ist das Wichtigste, glaube ich. Und das zieht mich weiter, diese Job zu machen. Also dieser Moment, sich wirklich anzugucken. Und diese Momente ergeben sich oft, sowohl mit Angehörigen als auch mit Personen, die am Ende ihres Lebens stehen. Das ist halt eine ganz offene, ehrliche, unverstellte Begegnung ist. Und die ist immer würdevoll, weil die Identität einfach wirklich da ist. Wir sind ganz total viel gereist und haben uns im Hinduismus und im Buddhismus bewegt und fanden das ganz wichtig, andere Kulturen kennenzulernen und. Und es war auch alles gut. Aber jetzt, zu Hause auf dem Sofa, geht es uns zweien miteinander meistens besser. Einfach in dieser Reduziertheit, wenn man so will. Ja. Aber ich glaube, das ist halt dieses Ding, dass wirklich die Person wahrgenommen wird und man in Kontakt zueinander kommt und es nicht die Begleitung ist, die ich gerade habe. Oder ne, nicht die Patientin, um die ich mich gerade kümmert, oder der Sterbefall, der gerade ansteht, sondern dass es halt ein Mensch ist, der mich unverwandt anguckt. So lange, wie mein Kopf nicht dazwischen geht und sagt, ich könnte ja jetzt eigentlich auch die Ausstellung von Miro in Köln sehen. Oder zum Friseur gehen. Oder irgendeine andere, in Anführungsstrichen, ein Interesse leben, das auch seine Berechtigung hat. Das aber eine Mühe kostet in der Lebenssituation, in der ich jetzt mit ihm bin. 28. Juli. Ja, ich habe ein neues Gleichgewicht gefunden. 10 bis 12 Stunden Schlaf in der Nacht. 2 bis 3 Stunden Ruhe und schlafen am frühen Nachmittag. Früher waren es 6 bis 8 Stunden pro Nacht. Und am Wochenende nachholen, was werktags zu kurz kam. Vorsichtig gerechnet fehlt mir irgendwas zwischen 4 und 6 Stunden pro Tag. Ein Sechstel bis ein Viertel. Hochgerechnet auf ein Jahr sind das 2 bis 3 Monate. Ich mag nicht mehr. Tagebuch von Konstantin. Fast 10% der Menschen, die in Deutschland leben, sind schwerbehindert und weitgehend unsichtbar im öffentlichen Leben. Aber nur 3% der Behinderungen sind angeboren oder treten im ersten Lebensjahr auf. Der überwiegende Teil aller Behinderungen ist die Folge von Krankheiten, wie aktuell bei Konstantin, auch wenn bei ihm noch Hoffnung auf Besserung besteht. ME, CFS oder PEM, die unterschiedlichen Formen des postviralen Erschöpfungssyndroms, sind seit den 1960er Jahren bekannt. Allerdings waren die Fallzahlen vor Corona so gering, dass es all die Jahre keine wirkliche Ursachenforschung und Suche nach Therapiemöglichkeiten gab. Da zu Beginn vor allem Frauen betroffen waren, wurde das Phänomen zunächst gar nicht als wirkliche Krankheit anerkannt, sondern als weibliche Belastungsstörung angesehen. Auch das könnte man als unterlassene Care-Arbeit bezeichnen. Wir haben uns als Gesellschaft nicht wirklich gekümmert. Und erst jetzt, wo die Fallzahlen so hoch sind, dass es wirtschaftlich interessant scheint, wird endlich dazu geforscht. Die Menschheit war vor mehreren 10.000 Jahren fast ausgestorben. Da gab es noch so 2.000 Exemplare von uns. Und wir haben überlebt aufgrund von 2 Dingen. Wir sind Gruppenwesen. Und die schlimmste Strafe für den Menschen ist die Verbannung. Also gerade natürlich bei Naturvölkern oder vor einigen 1.000 Jahren war Verbannung quasi ausgesetzt in der Natur, mehr oder minder für einen einzelnen Menschen den sicheren Tod bedeutet. Und das Zweite ist, weshalb die Menschheit diese Erfolgsgeschichte hat, ist, also evolutionäre Erfolgsgeschichte, dass wir unglaublich gut miteinander kooperieren und wir es geschafft haben, fast in jedem Streifen dieser Erde mit unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen zurechtzufinden. Und überall sieht man die große Bedeutung von Kooperation. Also wie Michael Tomasello sagt, der Mensch ist ein ultra kooperatives Wesen. Heute ist es ja wirklich so, da gibt es ja auch Zahlen zu, insbesondere Männer übrigens. Wenn die von 100 auf 0 gehen, dann haben die in den ersten Jahren nach Renteneintritt ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. Patrick Metz ist gelernter Diplom-Ingenieur aus Darmstadt. Mit Yvonne Demir bildet er eines der wenigen Job-Tandems in Führungsverantwortung. Aus dieser Erfahrung ist ein gemeinsames Buch entstanden. 30 Minuten Jobsharing. Stichwort Relevanzverlust. Wenn das das Einzige ist, was dein Leben lang dir Bedeutung gegeben hat, ich meine, wir übertreiben jetzt, aber im Extrem ist es halt nun mal so, ja. Dann ist es eine Belastung und viele wissen nichts mit sich anzufangen oder wenig mit sich anzufangen. Also es gibt immer wieder, auch das ist regelmäßig, also mehrfach pro Woche Leute, die kommen dann wieder, weil es nicht ging. Meistens dann oder ganz häufig dann auch wieder mit irgendeiner Akutgeschichte. Die Versorgungsperson ist überfordert, derjenige hat irgendwas, was natürlich zu seiner Situation dazugehört, ein bisschen mehr Atemnot, ein bisschen schwächer, Erbrechen, Durchfall, Dinge, die vorkommen können, ja. Und die Versorgungssache zum Kippen bringt und dann, ja, wird der Krankenwagen gerufen. Was soll man da auch machen? Das ist bei uns so organisiert. Ich habe neulich, ich weiß gar nicht mehr von wem gehört, man sollte einfach Tierheime, Altenheime und Kindergärten zusammentun, da sind alle glücklich. Und irgendwie ist es halt so, ne? Also, dass gerade von den alten Menschen, die noch so kommunizieren, leiden halt sehr darunter, dass sie sich nicht kümmern können, sich nicht kümmern dürfen, nicht mehr gebraucht werden, keiner da ist, der irgendwie das, was sie zu geben haben, in Anspruch nimmt. Und deren Kinder sind halt total gestresst, um die Eltern kümmern, um die Kinder kümmern. Sowas wäre zum Beispiel eine Idee, dass man anstatt den Notarzt zu rufen, den Notpflegedienst anruft. Gibt's ja nicht. Jemanden, der mit, ja, müsste ja nicht mit Blaulicht, aber vielleicht mit Gelblicht kommen, sodass man sagt, so, das wäre eigentlich eine schöne Idee. Ein Pflegedienst, den man zur Not anrufen kann, der auch vielleicht bisher noch überhaupt nicht involviert war, aber der einfach mal guckt, kann man hier nicht mit eine Stufe tiefer auch schon arbeiten. Das heißt, da wäre es natürlich schon toll, wenn man dich, sage ich mal, in Teilzeit herausbegleiten, wenn du dich selbst in Teilzeit rausbegleiten kannst, einfach weil du dann nicht von 100 auf 0, sondern von 100 auf, sagen wir, 50 auf 0 über ein paar Jahre, heißt, du hast erstens, zahlst du ja auch noch in der Rentenkasse ein und gleichzeitig bleibst du halt dann auch noch, hast du noch Bedeutung und hast aber auch schon Luft, ja. Ja, Donnerstag ist Urenkeltag. Ja, heute Morgen war auch wieder Urenkeltag. Toll. Kleiner. Gerade 15 Monate fängt er, ist heftig am Laufen und dann rast er durch den Supermarkt und der Großvater hinterher, damit damit die Regale nicht ausgeräumt werden. Das ist wunderbar. Plus, fürs Unternehmen hat das einen total großen Mehrwert, denn ich meine, wir sind heute nur Fachkräftemangel. Ja, und zwar, also der spitzt sich ja immer mehr zu und gleichzeitig wir schicken Unternehmen heute dann auch in Abfindungsprogrammen ganz gerne auch mal die Älteren schon in den Vorruhestand, auch weil die ja auch häufig auch ein bisschen teurer schon sind und vielleicht auch nicht mehr 100% leistungsfähig. Aber es ist schon richtig, man wächst mit den Lebenserfahrungen. Wir haben einen schwerstbehinderten Enkelsohn, einen von den vielen Enkelkindern. Der sitzt im Rollstuhl, ist seit der Geburt schwerstbehindert. Das war ein völliger Umbruch in unserer Familie, wie man sich vorstellen kann. Das war etwas, was keiner von uns vorher kannte. Das hat die Familie sehr stark zusammengeführt. Und wir sind im Prinzip an dieser Aufgabe sind wir alle gewachsen. Ja, vielen Dank. Ja. Und wenn du das jetzt mal in den Jobsharing-Kontext setzt, dann heißt es, dass du jetzt die Person, die morgen in Rente geht, wenn du der jetzt jemanden, keine Ahnung, sagen wir mal, jemand in meinem Alter an die Hand gibst, der jetzt die potenzielle Nachfolge antritt von der Person, dann hast du eine jahrelange Übergabe. Also ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig, wenn man mit diesem Thema allein ist. Wenn man jetzt so eine Familie, ich sag jetzt mal, im Rücken hat wie uns, dann geht man mit so etwas anders um. Ich war immer auch die Erste, die jetzt gesagt hat, wenn es einen Karnevalsumzug gibt und die Behinderten gehen mit, selbstverständlich waren wir dabei. Das ist so und das war dann auch wirklich sehr, sehr hilfreich, auch für die Gruppe. Denn wir haben schon die Erfahrung gemacht, auch im eigenen Freundeskreis, dass Leuten das etwas unangenehm ist. Das heißt, du bindest das Know-how, das Menschen in 40 Jahren Arbeiten aufgebaut haben, viel besser ins Unternehmen rein. Und gleichzeitig, das darf man ja auch nicht vergessen, die Person, die dann noch, also die ältere Person, die eben noch nicht sofort in Ruhestand geht, die fühlt sich dabei ja auch gut, ja, weil die wird ja, ihr Wissen wird dann ja wertgeschätzt und abgesaugt in dem Sinne. Also es ist halt, eigentlich würde es so gut zusammenpassen, wenn die Menschen zusammen wären, aber sie sind halt so altersspezifisch getrennt, dass jeder irgendwie professionell gepflegt wird und selber auf der eigenen Liebe irgendwie sitzen bleibt. Ja, und auch nicht nur zu leisten, sondern wirklich auch Zuneigung zu geben. Ne? Also das ist ja einfach ein Bedürfnis, auch was zurückzugeben. Also das sind ja nicht nur Nutznießer, die irgendwie Pflege brauchen, sondern es sind ja einfach auch Menschen, die viel zu geben haben, auch wenn sie körperlich halt gebrechlich sind. Nee, ist nicht ideal, zumal also sowohl aus Sicht der Betroffenen das Krankenhaus kein idealer Ort ist und es gibt dann aber häufig einfach keinen anderen Ort. Es geht im Grunde nicht um einen kranken Menschen, sondern um einen, der versorgt werden muss. Das heißt, das Krankenhaus leistet dann was auch in einer anderen Institution, zum Beispiel im Pflegeheim, geleistet werden könnte. Und ist natürlich im Krankenhaus alles viel aufwendiger und auch für das Gesundheitssystem teurer und teilweise auch für die... Aber weil man das, was ich geleistet habe, wertschätzt, habe ich hier auch noch Zeit, das sauber zu übergeben und gleichzeitig schon mit jemandem zusammen diese Verantwortung noch zu leben, ja, ohne direkt einfach wegzubrechen. Ja. Also von daher gibt es eigentlich, also aus meiner Sicht hat es so ein Riesenpotenzial, noch das Thema Altersteilzeit so zu spielen. Also Jobsharing und Altersteilzeit. Da geht einiges. Und ich glaube, ein Thema dabei ist halt, dass Leute in der Generation sich diesem Thema auch erstmal öffnen müssen. Ja? Also das muss man selber dann auch wollen. Wir haben sehr viel gelernt. Es ändert den Ausblick aufs Leben. Es ändert auch den Ausblick auf Freunde und andere Menschen, weil nicht jeder damit umgehen kann. Das sage ich nicht tadelnd. Wir mussten es selber lernen. Aber es ist die Frage, ist man bereit, damit umzugehen? Und das Interessante für uns ist ja, dass sich die im Laufe der Jahre, der Junge ist jetzt 18, im Laufe der Jahre ändern sich auch die Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und daran wächst man. Also was will ich heute, was will ich vielleicht in 5 Jahren und was will ich auch schon heute in 20 Jahren? Ne? Ich glaube, das ist schon eine, also das glaube ich, kann ich mir bei denen schon so ein bisschen abgucken, zumindest mal es zu tun. Ne? Ich komme sicher zu anderen Ergebnissen, aber es zu machen, finde ich schon wichtig. Ja. Wenn man über die eigene Hinterlassenschaft nachdenkt, sind das immer alles, was mit Mitmenschlichkeit, mit Sozial, mit Wir-Gefühl zu tun haben. Und dass man halt hofft, auch für die Kinder, dass sie halt dieses Wir-Gefühl erleben können, Gemeinschaft erleben können. Und die Frage, was man Kindern hinterlässt oder wenn man das einschätzt, die Zeit, die man mit eigenen Kindern verbracht hat, in der Erziehung und so weiter, einfach die gemeinsame Zeit, dann ist das, glaube ich, die Gedanken hängen sehr stark zusammen. Also Tod ist tatsächlich was, was sehr viel Zeit braucht. Und also bei mir, also es gibt kein Projekt, was so lange währt und wo ich dann einmal drüber nachdenke. So. Also ich habe das Muster für meine eigene Bestattung immer noch nicht fertig und das ist bestimmt schon, weiß ich nicht, 6, 7 Jahre her. Der Satz ist halt leider extrem banal, aber deswegen nicht weniger richtig, glaube ich, dass die eigene Endlichkeit, vor die man gestellt ist, ja überhaupt die Grundvoraussetzung dafür ist, darüber nachzudenken, was gibt mein Leben Sinn und was sollte ich tun, wie sollte ich mich verhalten. Wenn das Leben ewig ist, gut, dann gehe ich erstmal an den Strand und dann überlege ich vielleicht danach irgendwann mal. Das ist sowas wie der Lebenslauf. Ich glaube, das ist so ähnlich. Immer wenn du einen Lebenslauf fertigst für irgendeine neue Stelle, versuchst du ja auch immer, dein Leben wie eine schlüssige Geschichte darzustellen. So. Und so ist das, glaube ich, auch. Also sein Leben vom Tod aus zu betrachten, ist ja auch immer wieder eine andere Geschichte. Alles, was ich gelebt habe, hatte seinen Sinn. Also wenn man will, auch die Lücken. Das heißt, ich war eine junge Mutter, die nach der Tradition dieser Zeit tatsächlich erstmal nicht arbeitete und zu Hause blieb und sich um das Kind kümmerte. Und ich weiß, dass diese Zeit eine ganz wichtige Lebensschule für mich war, in der ich viele Irrtümer gelebt habe. Aber weil ich die gelebt habe, konnte ich sie verstehen. Insofern ist es keine Lücke. Das ist ja nicht, ich mache jetzt einmal einen Plan, so soll das irgendwie laufen, sondern kommt halt immer wieder ein Kapitel zu und das ändert auch das, was davor war. Und das ändert halt auch den Soundtrack. Also die Lieder werde ich immer wieder austauschen. Und das ist und je nachdem, wie sich mein Leben gerade anfühlt, ist natürlich auch die Inszenierung dessen, wie ich mir das Ende vorstelle, eine andere. Es ist kein Mangel, sondern es ist im Nachhinein gesehen eine sehr wertvolle Zeit. Und meine ganze beruflichen Jahre, die waren einfach nur Fülle. Nicht Lücke. So. Und ja, weiß ich nicht, wie lange bereitet man sich mittlerweile auf eine Hochzeit Minimum vor? Ein Jahr? Ich glaube, ein Jahr ist Minimum. So. Dann reicht auch für den eigenen Tod, wenn so viel Leben davor ist, reichen 5 Tage nicht. Also das kann nur Augen zu und durch werden. Und jetzt ist es auch keine Lücke, sondern es ist eine sehr tiefe neue Erfahrung von Reduzierung und ja auch von Altwerden und auf das Ende des Lebens zugehen, wo ich mehr Zeit habe, reinzuspüren. Oh ja, ich bin jetzt 73. Vielleicht ja noch 10 Jahre. Vielleicht auch 20. Aber vielleicht auch nur eins. Was ist denn noch richtig? Das ist keine Lücke. Das ist auch wieder Fülle, je nachdem, mit welchem Bewusstsein ich daran gehe. Ob menschheitsgeschichtlich im großen Maßstab oder im kleinen, bei jeder Geburt eines Kindes aufs Neue. Es sind Fürsorge und Zusammenhalt, die das einzelne Leben und die Gemeinschaft sichern. Wir haben das alle selbst erleben dürfen. Und so wünschen sich die meisten Menschen dann auch ihren Tod. Sterben in einer bekannten Umgebung, begleitet von vertrauten Menschen, nicht allein und anonym in einem Krankenhauszimmer. Irgendwann sind wir als Menschheit offensichtlich falsch abgebogen. Irgendwo zwischen Aufklärung und Industrialisierung möglicherweise, als technisch plötzlich alles denkbar und auch erreichbar schien. Sogar ein Überleben jenseits dieser gemeinsamen Erde. Sorgearbeit ist so grundlegend und so normal, dass wir viel zu selten darüber gesprochen haben. In den Wirtschaftswissenschaften schon gleich gar nicht. Aber auch nicht in der Gleichstellungspolitik oder im Privaten. Für meine Eltern war es völlig klar, in den 1970er Jahren, dass meine Schwester finanziell und beruflich einmal auf eigenen Beinen stehen können sollte. Dass diese Rechnung aber nur aufgehen kann, wenn wir Söhne im gleichen Maße Care-Arbeit und Sorgeverantwortung übernehmen, war weder ein Erziehungsziel noch ein gesellschaftliches Thema. Das bisschen Haushalt und Pflege und Bildung und Betreuung, das macht sich eben von alleine. Nicht. Care-Arbeit, ihre Verteilung und mangelnde Wertschätzung waren so lange kein Thema, bis die daraus resultierenden Ungerechtigkeiten nicht mehr zu übersehen waren und von den Betroffenen, meist Frauen, nicht mehr einfach so hingenommen wurden. Dass Care-Arbeit gewissermaßen als natürliche Ressource gesellschaftlich abgegriffen werden kann, ist so etabliert und gewohnt, dass es sich auch für die Betroffenen selbst bisweilen seltsam anfühlt, auf etwas aufmerksam zu machen, was doch eigentlich normal ist und die Basis unseres Zusammenlebens ausmacht. Warum sollte Sorgearbeit in der Schule eine Rolle spielen? Geht es dann nicht um wichtigere Themen? Als ob es wichtigere Themen geben könnte als die Frage, wie wir selbst und miteinander gut leben können. Warum sollte private, unentgeltliche Care-Arbeit bei der Berechnung des Bruttoinlandsproduktes berücksichtigt werden? Was bitte schafft vergleichbar große und bleibende Werte wie gelingende Sorgearbeit? Warum sollten wir im besten Fall schon vor der Familiengründung darüber reden, wie wir Erwerbs- und Familienarbeit untereinander aufteilen wollen? Und dann geeignete Vorkehrungen treffen, dass uns das auch gelingt? Die Unsichtbarkeit der Sorgearbeit ist kein Naturgesetz und auch ihre ungleiche Verteilung zwischen den Geschlechtern nicht. Warum also sollten wir die Last nicht ebenso fair verteilen wie ihren Nutzen? Wenn ich mich nicht mitteilen kann, dann kann ich das nicht mehr sagen. Aber wenn ich es aufgeschrieben habe, können Menschen, die mich jetzt nicht kennen, mir wirklich was Gutes tun. Und wenn die Leute wissen, ich mag es nicht, am Kopf angefasst zu werden, aber ich halte gerne Hände. Martina Hahn vergleicht die Planung des eigenen letzten Lebensabschnittes mit dem Verfassen und ständigen Anpassen eines Lebenslaufes. Das Leben vom Tod, seinem Ende und irgendwie auch Ziel her gedacht. Und was wir nicht aufschreiben und vermitteln, können andere auch nicht wissen, allenfalls vermuten. Die einen möchten gern, dass Türen immer offen sind, damit sie immer gehört werden. Sie möchten halt auch noch am Leben teilhaben, indem sie hören, was irgendwie auf dem Gang passiert. Für die anderen ist das ganz furchtbar, dass ständig irgendwelche Leute in ihren Intimbereich, also in ihren Raum reinkommen und sie einfach anfassen. Die detaillierte Beschäftigung mit dem eigenen Sterben bedeutet zugleich, sich mit der eigenen Abhängigkeit, von der Fürsorge anderer Menschen auseinanderzusetzen und vielleicht auch zu versöhnen, auf dass wir uns am Ende nicht ausgeliefert fühlen müssen. Also das tut dann so gut, wenn ich das bekomme, was ich gerne mag, wenn ich das hören kann, was ich gerne höre. Und ich kann jetzt aufschreiben, dass ich, wenn ich mich nicht selber verweigern kann, dann steht da, ich hasse Volksmusik, ich möchte das nicht hören, ich möchte keine Schlager, ich möchte was, was ich Podcasts hören. Mir macht man mit Kaffee mit Milch keine Freude mehr. So, das kann ich aufschreiben, dann werde ich das nicht kriegen. Unabhängigkeit ist eine Illusion, die wir, wenn überhaupt, dann in wenigen und kurzen Phasen des Lebens wirklich erreichen und spüren. Vielleicht wäre es angemessener, nicht von Unabhängigkeit zu sprechen, sondern von Eigenverantwortung. Die anderen müssen, also die, die überbleiben, sind sogar vom Recht her verpflichtet, einen würdevoll zu bestatten. Das heißt, die müssen sich einigen. Und das ist nicht immer einfach. Und das ist, finde ich, schon die Aufgabe einer jeden Person, die stirbt, also einer jeden, ist denen, die dann bleiben, so einfach wie möglich zu machen, dass die sich nicht streiten müssen. Und wenn ich etwas anderes möchte für meinen eigenen Tod, dann muss ich denen, die das organisieren, auch die Legitimation geben und sagen, hier, du darfst Element of Crime spielen. Oder von mir, jetzt habe ich vergessen, wie deine Lieblingsband hieß. Wir leben in Beziehungen, in sich stetig wandelnden Verhältnissen von Sorgen und versorgt werden, pflegen und gepflegt, kümmern und angenommen werden. Und eigenverantwortliches Handeln und Fühlen schließt in solchen Care-Beziehungen die uns nahestehenden Personen notwendig mit ein. Menschen, für die ich Verantwortung übernehme. Menschen, die sich mir gegenüber verantwortlich fühlen. Wie wäre es, da in einem guten Gleichgewicht zu leben, zwischen Empfangen und Geben, am Anfang des Lebens und dann am Ende? Und wenn das alles in dieser Woche bis zum Tod ausagiert werden muss, ist es einfach viel zu kurz. Und ich glaube, dann ist es auch traumatisch, wenn Trauern und organisieren müssen und Auseinandersetzungen mit anderen und so. Und das alles, das ist nicht gut. Braucht man mehr Zeit. Das heißt, wenn du dich rechtzeitig drum kümmerst, kannst du hier die Party feiern, die du haben möchtest. Sie hörten Fürsorge und Menschenwürde. Eine lange Nacht vom Wert der unsichtbaren Arbeit. Eine Sendung von Almut Schnering, Sascha Verlan und dem Wort- und Klangkollektiv. Es sprachen Sigrid Burgholder, Jonas Beck, Demet Fay, Martin Bross und Kerstin Fischer. Musik Andi Benz. Ton und Technik Jan Großmann und Jens Müller. Regie, die AutorInnen. Redaktion, Hans-Dieter Heimendahl. Haben Sie schon beschlossen, mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner einmal wieder ausführlicher darüber zu sprechen, wie Sie Haus- und Pflegearbeit verteilen? Tun Sie es. Selbst wenn Sie keine neue Verteilung vornehmen können oder wollen, wird sie oder er sich über Ihre Initiative freuen und sich gesehen fühlen bei der unsichtbaren Arbeit. Das prophezeie ich einfach mal. Schreiben Sie uns unter langenacht@deutschlandradio.de und sagen Sie uns, ob Ihnen die lange Nacht gefallen hat. Und abonnieren Sie uns als Podcast. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die richtige Ernährung. Kaum eine Frage ist so persönlich und heikel wie die, was wir essen und in welchen Mengen. Gibt es ein richtig oder falsch? Bis dahin.